Guten Abend. Euer Opa hat gewählt. Und wenig überraschend ist niemand wirklich zufrieden. Eine europäische Öffentlichkeit oder ein Bewusstsein für regionale Befindlichkeiten und Probleme haben wir nicht. Aber eine europäische Empörungskultur, Haltung zeigen, Fronten bilden, dies klappt wunderbar. Nur ja, einige unbequeme Wahrheiten vorweg. Trump, no collusion, no conspiracy. Farage, Brexit is strong. Merkel, ich war keine Dissidentin. Assange, ich habe ein veganes Sandwich gegessen und jetzt sage ich nichts mehr. Ah ja, wann ist eigentlich mal wieder WM? Herzlich willkommen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, WM ist, glaube ich, dieses Jahr noch hier Frauenfußball. Yay, Schlandinnen! Oh, Frauenfußball. Es ist ja fast so interessant wie die W-Series beim Motorsport. Das ist sehr ähnlich, also ein bisschen langsamer als die Männer und recht ereignislos. Ich dachte, das heißt Formel E. Nee, das Formel W ist eine Rennserie extra für Frauen, die man jetzt aus der Taufe gehoben hat, weil Frauen in den letzten 20 oder 30 Jahren irgendwie nicht konkurrenzfähig waren. Ja. Und das fährt jetzt im Kreis mit langsamen Autos. Aber sonst sind Frauen ja eher so auf der sozialen Sache unterwegs. Ne? So Influencerinnen. Ah, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Die Dame hat versucht, eine T-Shirt-Kollektion zu starten und hat ganze 34 Stück verkauft, oder wie war das? Nee, sie hätte 34 Stück verkaufen müssen. Und dann wäre diese T-Shirt-Kollektion irgendwie von einem Modelabel weiter vertrieben worden, aber das hat sie nicht hinbekommen. Also sie hat, glaube ich, 3 verkauft. Also sie hat wesentlich weniger als die 34 verkauft, die sie hätte verkaufen müssen. Obwohl sie halt 2,5 Millionen Follower hat und diverse Leute ihr wohl auch geschrieben haben sollen, ja, total gut und so. Aber gekauft hat es halt keiner. Und das gibt den Leuten ja, natürlich. Ja, T-Shirts gehen nicht so gut, hä? Gibt den Leuten natürlich direkt wieder zu denken, was diese ganze Influencerei angeht. Deswegen starte ich da jetzt auch mal so ein bisschen mit als kleine Einleitung in ja, Thema Europawahlen und Rezo und diese ganzen Geschichten. Wie heißt dann die Follower von der Dame? Aria? Oder ist es schon zu flach für einen Sonntagabend? Ja, ich glaube schon. Ja, traurig. Also, so scheitern junge Leute mit total innovativen Ideen wie T-Shirts designen. Oh nee, ja, das wirst du uns nicht antun. Bei den Sachen. Und die sagt dazu, Thoriumoxid Tenes, Beryllium Germanium Oxid Neon. Okay. Soll ich mal abfahren? Ja, die Frau Angela Merkel, unsere aller Bundeskanzlerin, war ja in Harvard und hatte eine Commencement-Speech gemacht. Das ist eine Rede, die für die Absolventen gehalten wird. Da sind in der Regel irgendwelche Wirtschaftsbosse oder andere berühmte Persönlichkeiten, inspirierende Persönlichkeiten, die erzählen aus ihrem eigenen Leben, einen Schwank aus der Jugend, wo sie so alt waren wie das Publikum. Normalerweise sind da keine aktiven Politiker dabei, aber da Angela Merkel ja schon gesagt hat, dass sie nicht wieder kandidieren wird, wurde sie trotzdem hier akzeptiert als Rednerin und mit Handkuss eingeladen. Das kann ihr dann ja nicht mehr als Wahlkampf ausgelegt werden. Und wir sehen hier den letzten Teil der Rede, wo sie nochmal ihre 6 Hauptpunkte zusammenfasst und das Ganze auf Englisch, weil man hört sie ja selten Englisch reden, allein deswegen lohnt sich das. Das ist ein bisschen länger als eine Minute nur. That's why I want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is. Spoken like a real conservative. Nothing must stay as it is. Konservative Partei. Vielleicht ja. Guckt sie nochmal nach, was das bedeutet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, es ist aber 2019, Mensch. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Aber ich will so narrow-minded sein, wie ich will. Und mir das schon gar nicht irgendwie von der Frau Merkel vorerzählen lassen. Ja, die Serie hat gesagt, das ist natürlich super, dass euer sympathischer kleiner Szenebezirk richtig abgestimmt hat inmitten einer paneuropäischen faschistischen Machtergreifung. Wisst ihr Bescheid? Und das ist hier so ein Blue Checkmark-Mensch, der auch ein Buch geschrieben hat, was er darunter bewirbt. Ich tue das hier Das nochmal. ist der Chefredakteur der Titanic übrigens, Ach so, ja, außerdem. okay. Oder ehemaliger, ich weiß es nicht so genau. Das ist aber jemand, der, das ist ein guter Freund der Berliner Feministinnenblase. Also Auf jeden kein. Fall ist das hier ein Buch. Geht es um den Herrn Lukacs, der, wenn ich mich richtig erinnere, einer von den, wie heißen die nochmal, ist mit K, Frankfurter Schule, nee, Kulturmarxisten. Kulturmarxisten, ja. Ach so, okay. Ja, aber halt, war das jetzt wirklich nur, also er spielt, er kokettiert da ja so ein bisschen damit, dass das so, ich habe euch nur getrollt, um Aufmerksamkeit für das Buch zu erregen? Oder ist es jetzt schon irgendwie, kann man jetzt schon. Wie war das, paneuropäische faschistische Machtergreifung für Werbung missbrauchen? Oder wie genau? Ich verstehe seine Moral nicht so richtig. Ja. Das ist ja auch ein Preis. Ja, Price hat irgendwie gerade technische Probleme. Der Okay. lockt sich kurz nochmal aus und ein. Ja, dann gehe ich kurz zum nächsten. Flugtaxis, meine Damen und Herren. Die CDU kommt wieder mit den Flugtaxis. Wenn man ja jetzt das ja, in die Zukunft geht und eine CO2-Steuer wollen sie nicht haben, was, denke ich mal, auch angesichts von Gelbwesten in Frankreich und so nicht unbedingt die beste Idee ist. Und ja, aber womit man jetzt die Leute, die neuen Grünen Wähler alle ködern will, ist Flugtaxis. Das mal geht. Vor allem, also sind die emissionsfrei, die Flugtaxis? Und womit Ja, fliegen die genau. dann? Die sind total emissionsfrei. Mit Luft. Fliegen die mit Windenergie oder was? Wahrscheinlich. Sieht aus, als ob Preises Probleme nicht besser werden. Du bist auch gemutet, Preis, das weißt du, ja? Ja, jetzt bin ich gemutet. Ah, Nur es ist bei okay. mir so gewesen, als ob irgendwie 2 Minuten vorgesprungen wurde. Ich habe von dem Video ganze 2 Sekunden mitbekommen und seitdem nur zwei, drei Sätze, die ihr gesagt habt. Okay. Okay. Ganz komisch bei mir. Aber was ich halt auch noch schlimm finde bei diesem Flugtaxi-Ding ist, dass da auch der Zertifikatehandel wieder irgendwie in den Vordergrund gerückt wird, weil wenn wir was gemerkt haben, dann ist all dieser Öko-Zertifikatehandel ist eigentlich nur wieder eine weitere Casino-Spielstätte für Leute geworden und hat nicht das gebracht, was man eigentlich gehofft hat. Eine Casino-Spielstätte für Leute war das von Anfang an. Ich meine, es sind schon genug Leute im Gefängnis gelandet wegen dieser ganzen Klimazertifikate-Angelegenheit, wegen Steuersparmodellen und Ja, und sonstigen dann setzt. Steuertricksereien. Das ist ja schon alles Vergangenheit. Und das sind die Zukunftsinnovationen, mit denen die CDU das Öko-Thema bespielen will. Auf der einen Seite Ja. Flugtaxis, wie der hier im Chat jemand gesagt hat, die werden dann mit Haltung betrieben wahrscheinlich. Ja, das könnte auch Und auf der sein. anderen Seite Zertifikatehandel, was ja total, der sich als so effektiv und überhaupt nicht anfällig herausgestellt hat. Super. CDU voll auf Zukunftskurs. Naja, es soll ja irgendwie eine Finanzindustrie darum aufgebaut werden, die ja an sich schon besteht, aber gut. Ich kritisiere ja auch immer, dass alles in CO2-Äquivalente umgerechnet wird, weil das keinen Sinn hat, außer diesen Zertifikatehandel. Ja. Ja, wir hatten ja die Europawahlen letzte Woche, und ich habe ja schon ein paar Sachen dazu gesagt. Die Ergebnisse sind recht unterschiedlich zwischen den verschiedenen Ländern. Moment Und mal, hier in dem. Moment mal. Ich habe gelesen, es gab eine paneuropäische faschistische Machtergreifung. Wie Ja, können das denn kann man dann so oder die? so nennen. Ah ja, okay. Ja, in diesem Artikel ist so ein bisschen zusammengefasst, kann man einfach mal durchscrollen, ein Satz zu jedem Land. Einfach nur, dass man auch mal alle Länder zusammengefasst sieht hier. Es ist recht neutral gehalten und im Endeffekt, die Sachen hat man mittlerweile ja gehört, ne? Wie es in Deutschland ist, da braucht man ja nicht viel zu sagen. In Frankreich hat die Bewegung von Le Pen einen sehr starken Zulauf bekommen. Die ist ja sehr seltsam, weil die gleichzeitig links und rechts ist. So ähnlich wie in Italien, da ist es ja mit der Fünf-Sterne-Bewegung ähnlich und mit der Lega Nord, wobei die Lega Nord ziemlich eindeutig rechts ist. In Großbritannien haben wir die Sache mit der Brexit-Party, mit der Farage-Party und der Farage hat ja selber gesagt, hier, es ist schon fast wie ein zweites Referendum gewesen, 36%. Es ist schon eine ziemlich hohe Nummer, allerdings war die Wahlbeteiligung ja auch nicht so super hoch. Ja? Die Prozentzahlen möchte ich bitte immer im Kontext sehen zur Wahlbeteiligung, weil die war wie immer bei Europawahlen nicht besonders hoch. Ja, in Spanien haben wir die Besonderheit, dass wir ja immer noch die Katalonien-Sondersituation haben und ein paar von den Leuten, die da ins Europaparlament jetzt gewählt wurden, sind halt noch offiziell in Anführungszeichen auf der Flucht wegen Verschwörungen für einen Staatsumbruch mit der ganzen Unabhängigkeitsgeschichte von Katalonien. Ja, und Belgien ist die immer gespalten. Bei Spanien gibt es halt noch die zusätzliche Hürde, dass alle Leute, die ins Europaparlament einziehen wollen für Spanien, einen Antrittsbesuch in Madrid zu machen haben. Und das würde halt für zum Beispiel den Puigdemont bedeuten, er begibt sich in die juristische Zuständigkeit der Spanier. Ne? Der will jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof irgendwie gegen diese Regelung klagen. Ja, solange der nicht auch noch ein veganes Sandwich bekommt, ja, hoffen wir mal nicht. In Polen und in Rumänien war es nicht sehr überraschend. In Polen hat die PiS-Partei sehr stark zugelegt. In Rumänien die Hauptregierungspartei. Also jedes Mal, wenn ich irgendwelche Rumänen über ihre Politik reden höre, das ist wohl alles, braucht man nicht viel zu sagen. In Holland sind die Grünen sehr stark gewesen und der Geert Wilders mit seiner Partei hat sehr wenig bekommen, was viele Leute überrascht hat. In Tschechien ist natürlich, Tschechien ist immer so ein bisschen euroskeptisch. Ja, und da quasi Gelder von der EU zu veruntreuen, wird nicht unbedingt von der Bevölkerung negativ ausgelegt, weil halt man generell etwas euroskeptisch ist in Tschechien. Griechenland hat die extrem linke Partei, die Syriza, ihre erste richtige Wahlniederlage, seitdem sie an die Macht gekommen sind, hingelegt. Und das ist wohl so schlimm, dass Neuwahlen eventuell ausgerufen werden müssen bald. Ja, Ungarn, Orban, nichts wirklich Überraschendes. In Portugal gab es die geringste Wahlbeteiligung ever und die regierenden Sozialisten haben gewonnen. In Portugal ist ja Europa generell relativ beliebt. In Schweden haben einfach die Regierungspartei hat gewonnen. In Österreich, die Österreicher haben so ungefähr so gewählt, wie die Nationalratswahlen auch waren. Allerdings haben wir da ja noch die ganze Strache-Angelegenheit und den Rücktritt vom Kurz und den ausgerufenen Neuwahlen. Und ja, eine ganze Latte an weiteren Sachen, wo man noch gucken muss, wie sich das weiterentwickelt. Gut, Bulgarien, Regierungspartei, Dänemark, Liberalpartei ist durchgekommen, die Grünen sehr stark in Finnland, in der Slowakei, proeuropäisch gewählt, in Kroatien eine Konservative gewählt, Irland ist still counting votes, wo dieser Artikel veröffentlicht wurde. Gut, ich meine, in Irland wissen wir ja mittlerweile auch, dass es Regierungspartei mehr oder weniger durchgegangen ist. In Litauen hat ein berühmter Sportler einen Sitz gewonnen. Das ist vielleicht erwähnenswert, wie es hier im Artikel auch steht. Und Slowenien ist relativ antieuropäisch und stark rechts geprägt von der Wahlbeteiligung auch. In Zypern extrem interessant, dass ethnischer türkischer Zypriot quasi gewählt wurde als Europaparlamentarier. Und was an sich relativ seltsam ist, aber gut, ich meine, bitte, werden da wahrscheinlich auch als Minderheit, die schützenswert ist, gehandelt, obwohl die Hälfte der Insel besetzt haben, aber gut. In Estland, Estland ist ja generell so ein bisschen weiter rechtspopulistisch orientiert, obwohl immer so getan wird, als ob das die die besten und liberalsten Leute sind, aber nein. Luxemburg, gut, ich meine, was soll man von Luxemburg sagen, ne? Luxemburg hat halt so gewählt, wie Luxemburg wählt. Und Malta ist etwas nach links gerückt. So, das war jetzt sehr lang, aber das waren ja auch alle europäischen Länder. Und ja, das ist auch der Grund, warum sowas nicht so oft gemacht wird, weil das ist einfach viel zu lang. Man kann sich jetzt, könnt ihr euch noch erinnern, was wer als Erster überhaupt auf der Liste stand? Nee, ich auch nicht mehr. Deutschland. Ah ja, okay, Deutschland. Das ist halt einfach, das war schlecht. Aber deswegen manche auch am Anfang, es gibt immer noch keine wirkliche europäische Öffentlichkeit. Aber halt, ja, die Kampagnen ähneln sich doch teilweise sehr in verschiedenen Ländern. Ja, apropos Kampagnen. Jetzt kommen die Tagesthemen mit einem Kommentar. Dieser Warnschuss war nun wirklich nicht mehr zu überhören. Bei der Europawahl hat es ordentlich geknallt für Union und SPD. Und aus dem aufsteigenden Rauch konnte man lesen, mehr Klimaschutz gewünscht. Nun ist das keine Überraschung, denn schon die Fridays for Future Demos haben deutlich gemacht, dass eine starke Bewegung die Regierung zum Handeln zwingt. Deswegen auch das eilig zusammengezimmerte Klimakabinett. Die Ergebnisse sind mager. Die Beteuerung, dass Deutschland zu seinen internationalen Klimaverpflichtungen stehe. Außerdem ein Sammelsurium altbekannter Vorschläge für Gebäudedämmung, für Elektroautos, für billigere Bahntickets und so weiter. Pläne für eine CO2-Abgabe hingegen oder ein Klimaschutzgesetz bleiben vorerst in der Schublade. Die GroKo zankt lieber. Tatsächlich hoffen die Koalitionäre noch immer, dass es reicht, an ein paar kleinen Schrauben zu drehen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dabei geht es um das Ende eines Wirtschaftssystems, das fossile Ressourcen verfeuert und Energie verpulvert. Und dieser Systemwechsel wird natürlich schmerzhaft sein. Denn das heißt, sofort aus der Kohle aussteigen, keine Billigflüge mehr, keine intensive Tierhaltung. Doch warum sagt das keiner? Eben, weil es wehtut. Die SPD hadert mit der Energie- und Klimawende, weil der Kohleausstieg oder teures Benzin vor allem ihre Wähler hart treffen würde. Die Union wiederum will Unternehmen schonen. Dabei müssten beide endlich... Vor allem ihre Wähler, als wären diese Leute nur das Klientel der SPD. Als wären das nicht Menschen aus Fleisch und Blut, die eh schon nicht viel haben. Und die sich das bisschen dann noch den Gürtel dreimal so eng schnallen müssen, während die anderen im Endeffekt so weiterleben und nur ein bisschen weniger Geld auf die Kante legen können. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ja, schon krass, diese Aufzeilung so, ne? Ja, und ja, ich meine, die Energie ist an sich ein zivilisatorischer Fortschritt. Und gerade für die, ich sage es explizit, ehemalige Kernklientel der SPD, ja, das ist ja heute nicht mehr so wie früher, waren die Billigflüge und billiges Benzin und billig gut, weil das heißt, dass sie einen gewissen Lebensstandard haben konnten, der vorher halt nur Eliten vorbehalten war. Durch die möchten die Eliten gerne wieder zurück. Ja, und ich meine, heute ist es ja weiterhin so, es gibt ja, gut, ich meine, Flüge und sowas ist Mainstream geworden, das können sich die meisten Leute leisten. Aber gewisse Sachen sind immer noch Eliten vorbehalten und bei allen Klimasachen wird ja immer hämisch gesagt, ja, die fliegen halt mal wieder zur Klimakonferenz. Ja, da ist es auch wieder gewissen Eliten vorbehalten. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, wofür die SPD irgendwann mal stand, zumindest proklamiert hat, dass sie dafür steht. Und ja, was hier an Fakten gesagt wird, ist ein bisschen daneben, weil es wird erstmal aufgezählt, was die Bundesregierung macht für... in Anführungszeichen, gegen Klimawandel vorzugehen. Und dann wird gesagt, ja, das sind nur kleine Schritte und es werden nicht die richtigen Worte benutzt. Und ja, wir müssen nicht das Ende des Wirtschaftssystems weil alle Leute, die jeden Freitag da demonstrieren gehen, müssen sich wirklich fragen, so, gegen wen demonstrieren wir hier gerade? Ja, die Regierung, die macht doch alles mit Klimawandel und Zertifikate und ja, Umweltschutz. Das ist ja eben das Ding. Das reicht den Leuten halt nicht, weil sie sich nicht hinstellen und sagen, so jetzt rufen wir den Kommunismus aus und planen alles durch und die Freiheit führt uns nicht dahin, wo wir wollen und Utopia komme, wir bauen es den Menschen so, dass er damit kompatibel ist. Das ist ja, das. Und der Grund, warum das so, ich meine, erstmal wird hier so getan, als ob das nicht ausgesprochen wird. Ich meine, wir hören überhaupt nichts anderes aus diesen Kampagnen die ganze Zeit, als Verzicht zu üben. Ja, am besten soll man sich selber auf den Rücken peitschen gleich noch dabei, weil man so schlimm ist. Ja, so ein Charakter hat das ja teilweise schon. Und es wird nicht deswegen von Experten nicht gesagt, weil es unbequem ist, sondern weil es einfach Blödsinn ist. Ja, und überhaupt gar keinen Strom mehr. Ja, ich meine, was sind denn die nächsten Forderungen? Wie kann man das Ganze noch toppen? Das, was sie da haben will, wird auf jeden Fall nicht gesagt, weil es unbequem ist, aber halt eben auch, weil es viel zu weit geht. Also ich meine, das ist halt so dieses Ding, die bauen so diese Dichotomie auf, dass vor allen Dingen auch wieder wir alleine dann irgendwie die Welt retten oder was. Mit dem deutschen Verzicht, wenn überall die Öfen weiter heizen, so. Ich habe 4 Ziffern für diese Leute. 1789. Da war es auch so, dass dann irgendwann das Elend so groß war, dass man den Adel weggemacht hat. Und wer garantiert, dass das nicht wieder passiert? Weil es ist ja einfacher, so eine kleine einflussreiche Gruppe irgendwie zu isolieren gesellschaftlich, als die ganze Gesellschaft so unter Kontrolle zu bringen, wenn man nicht faschistische Methoden anwendet. Nur meine 2 Cent. Also nicht, dass ich irgendjemanden dazu aufrufe oder. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas passiert. Sollen sie doch Kuchen essen. Aber nur wenn ohne Tiere. Ja, und keinen geflogenen Kuchen. Also nichts Importiertes. Keinen neuseeländischen Kuchen. Guten deutschen Bananenkuchen. Genau, ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen, der Herr Hocker mal wieder, den haben wir ja jetzt auch so alle 3 Wochen hier mal mit dabei, wenn er mal wieder merkt, dass da ziemlich viel Humbug geredet wird, so gefühlt der Letzte, dem es auffällt. Also FDP-Bundestagsabgeordnete. Es wird einem schwindelig, wie leichtfertig die Beendigung eines Wirtschaftssystems gefordert wird, ja, das ist richtig. Ja, bleiben wir bei der Thematik Lebensstandard, Energiemix und wie soll das Ganze funktionieren? Und hier bei diesem Punkt kommen sehr viele Sachen zusammen. Punkt 1, bei der ganzen Energiewende-Angelegenheit geht es ja darum, dass immer mehr erneuerbare Ressourcen in Einsatz kommen, heißt Wind, Strom, Biogas, aus welchem Grund auch immer, zählt auch dazu. Und das Problem mit diesen Sachen, wie ich auch immer wieder sage, ist, dass wenn diese Sachen ins Netz eingespeist werden, muss immer gleichzeitig eine Kapazität vorgehalten werden von grundlastfähigen Energieerzeugungskraftwerken. Das kann Kernenergie sein, das kann Kohle sein, aber das Beste dafür ist in der Tat Gas. Kernenergie ist auch sehr gut, aber es werden ja keine neuen Kernkraftwerke in Deutschland gebaut. So, das heißt, für jede Kilowattstunde Windenergie und Solarenergie muss quasi eine Kilowattstunde Gasenergie, nehmen wir das einfach mal, vorgehalten werden in Kraftwerksform. Ja, so, das ist einfach mal Punkt. Deswegen brauchen wir ja auch so viel Gas in Deutschland. Ja, deswegen haben wir immer die Problematik mit, wo kriegen wir das Gas her? Bekommen wir das von Russland? Bekommen wir das von Norwegen? Wie sieht es aus mit den Amerikanern, die ja ganz viel Fracking-Gas haben? Die wollen das ja auch irgendwie exportieren. Da haben wir ja gerade schon den Deal gemacht, dass wir die Nord Stream 2 Pipeline mit Russland bauen können, wenn wir weiterhin Gas aus der Ukraine bekommen und Terminals fördern, neue Terminals bauen, also Hafenanlagen quasi, wo amerikanische Gastanker Flüssiggas abladen können, sodass das in Deutschland mit in den Energiekreislauf übernommen werden kann. Natürlich passt das einigen Aktivisten nicht, die mit teilweise guten, teilweise weniger guten Argumenten dagegen vorgehen wollen. Hier geht es ganz konkret um ein Flüssiggasterminal in der Nähe von Brunsbüttel. Einerseits wird hier deswegen vorgegangen, weil gesagt wird, okay, das Ganze ist nicht sicher, weil in der Nähe ist ein atomares Endlager, in der Nähe sind abgeschaltete Kernkraftwerke, es sind Chemieanlagen und weitere sicherheitsrelevante Sachen. Wenn irgendein Unglück da passieren würde, dann wäre halt für den Störfall, wären nicht genug Rettungskräfte vor Ort und, was da alles bei der Planung berücksichtigt werden muss. Das ist ein relativ vernünftiger Grund. Und der nicht so vernünftige Grund ist, dass eben gesagt wird, was falsch ist, dass ja immer weniger Gas benötigt werden würde, weil ja immer mehr Solar- und Windkraftanlagen gebaut werden. Und das ja ganz klar im Energiewende-Konzept festgeschrieben ist, dass deswegen immer weniger fossile Energieträger gefördert werden sollen und deswegen ist die Förderung von einem Terminal nicht gut und generell ist das Fracking-Gas ja auch ganz schlimm, vor allem mit einer CO2-Bilanz und man dürfte das Fracking-Gas aus Amerika gar nicht kaufen wegen dieser CO2-Bilanz. Ja, also das ist eine ziemliche politische Zwickmühle, ja, weil wenn diese Bewegung jetzt wirklich politisch an Fahrt aufnimmt, die Friday for Future-Leute sind da schon auf den Zug mit aufgesprungen, dann ist wirklich die Frage so, ja, man hat jetzt die Deals mit Amerika geschlossen, dass man diese Terminals baut. Was passiert denn jetzt, wenn man die nicht baut? Und was passiert, wenn dann die Amerikaner so einen Stress machen, dass die Nord Stream 2 Gaspipeline auch nicht gebaut wird? Ja, vielleicht haben wir dann gar nicht mehr die Wahl, uns einzuschränken und weniger zu fliegen und weniger Energie zu verbrauchen. Vielleicht haben wir dann einfach nicht mehr genug Energie, die wir verbrauchen können. Ja, Stichwort Versorgungssicherheit. Du gehst doch hier davon aus, dass man... dass man an diesen Sachen nichts ändern kann. Wie dämlich kann man sein? So. Du musst doch einfach sehen, das ist so wie mit Raum und Zeit und so. Es gibt halt eine Konstante. Bei uns ist die Konstante halt eben Umweltschutz. Und alles andere ist variabel. Menschenvariabel, Gaskram variabel. Genau, Krieg und Frieden, Diplomatie, Geopolitik, egal. Hauptsache Grün, Umweltschutz. Wir arbeiten halt um die Konstante drumherum. Ne? Deswegen. Guck mal, wie geschickt wir seit Jahren verhindern, dass die Berliner mit noch mehr Flugzeugen die Luft verpesten. Wir sind da halt ein bisschen gerissener als andere. Das ist wahr. Aus dem Aspekt her ist Berlin ein durchschlagender Erfolg. Und es ist ja gerade diese Woche das Unglaubliche passiert, und zwar ist die Brandschutzanlage im Berliner Flughafen ist quasi sicherheitstechnisch abgenommen worden. Das heißt, in 6 Jahren könnte der Flughafen tatsächlich theoretisch eröffnet werden. So, hier haben wir nochmal den Protestbrief des Klimabündnisses gegen LNG, wo die ganzen Kritikpunkte, die ich gerade geäußert habe, nochmal im Detail aufgeführt werden für Leute, die da dran interessiert sind. Gerade den Abschnitt über das Fracking-Gas fand ich einfach besonders interessant, weil halt die Hälfte des Dokuments wird darüber geredet, wie schlimm Fracking-Gas ist mit den üblichen, ja, da wird halt auch sehr stark auf die ganze Klimabilanz und das Pariser Klimaschutzabkommen, was ja nicht ratifiziert ist und so weiter und so fort, eingegangen wird. Und ich schaue mir das wirklich fassungslos an und denke mir wirklich, welche Lobby ist da wirklich stärker jetzt? Bin echt gespannt. Weil das wird noch ein heißes Thema werden, weil wenn die Terminals nicht gebaut werden, dann gibt es einen diplomatischen Zwischenfall. Wenn die Terminals gebaut werden, dann gibt es einen politischen... wie gesagt, ich kriege Kopfschmerzen davon. Gehen wir nach Österreich. Ja, und da verdichten sich so ein bisschen die Zeichen darauf, dass das Zentrum für politische Schönheit an dem Ibiza-Video zwar jetzt nicht direkt beteiligt war, aber dass diejenigen waren, die es gekauft haben sollen von den Leuten, die es produziert haben. 600.000 Euro wird von der Krone behauptet, habe das Ganze gekostet. Kann sich dann jeder auch einen Reim drauf machen, wenn ein deutscher Verein die österreichische Europawahl auf diese Art und Weise beeinflusst. Während überall sonst Russen gesucht werden oder Social Boots oder was habe ich, Cyborgs habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Ah ja, bei dieser komischen Tagung, zu der wir später noch kommen. Cyborgs aus dem Internet. Ja, Zentrum für politische Schönheit kennen wir ja von den Aktionen gegen Höcke und den ganzen anderen Kram. Diesmal verwechsel ich sie nicht mit dem Peng-Kollektiv. Die waren Deutschland geht klauen. Also auch eine von diesen Einrichtungen, die behaupten, Kunst zu sein, aber eigentlich eher Propaganda machen oder halt wie in dem Fall hier offensichtlich Geld einsammeln, um mit illegalen Mitteln gemachtes Video zu kaufen, hat schon so ein bisschen was von so einem Erpresser, wenn man dafür Geld bezahlt, dass man Druckmittel gegen andere Leute in der Hand hat, obwohl man sich völlig im Klaren ist, dass das illegal ist im Endeffekt. Man kann sich halt hinter die Sache flüchten, dass Strache eine öffentliche Person ist. Und ich bin ja auch schon unter einem letzten Stream oder vorletzten kritisiert worden, ich hätte Partei für Strache ergriffen. Das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit von mir weisen. Ich halte Strache für einen Idioten, der nicht in die Nähe von so einem Amt kommen sollte, weil er anscheinend echt ein Problem hat, sobald er irgendwie was getrunken hat und irgendwie junge Mädchen beeindrucken will. Aber das, die Art und Weise, wie das hier gemacht worden ist, wie dieser Deal anscheinend gelaufen ist. Da wurde im Endeffekt eine Falle gestellt, das wurde eingefädelt, auf Video aufgenommen, ne? Honeytrap-mäßig. Und es gab ja eine sehr interessante Spekulation, die ich nicht für so ganz stichhaltig finde. Und zwar im Cicero hat ein ehemaliger Geheimdienst-Großkopater, der jetzt in Pension ist, hat seine, in Anführungszeichen, vor dem Hintergrund seiner Geheimdiensttätigkeit sich der Dinge geschildert. Und er meinte im Endeffekt, der ist verschiedene Geheimdienste aus verschiedenen Ländern durchgegangen und meinte so, ja, das ist nicht der Stil von dem Geheimdienst, das ist nicht der von dem, das ist nicht von dem. Und der Einzige, der noch übrig bleibt, der die Ressourcen dazu hatte und der auch durch die Bevölkerung im Land sehr gute Beziehungen zu Russland hat, wäre der Mossad. So, ja, also das war die Begründung. Der ist verschiedene Geheimdienste durchgegangen und meinte, okay, der Einzige, der übrig bleibt, ist der. Der Einzige, der Ressourcen hat. Dann wird der das wohl sein. Aber also deswegen weiß ich doch, wie stichhaltig diese Sache ist. Und eine Beeinflussung durch einen Geheimdienst, gerade mit politischem Hintergrund, ist nie unbedingt auszuschließen. Ja, das, ich meine, wir leben in der echten Welt, so ist das nun mal. Die nutzen dann halt in der Regel halt irgendwelche Firmen, irgendwelche Strohleute oder irgendwelche Kriminellen, um das zu tun. Aber das kann aber dann müsste ich sich das. Ich weiß das aber, weil die Herleitung, wer das gewesen sein soll, ist wirklich Ausschlussverfahren, ist nicht wirklich stichhaltig, finde ich. Und auch sonst. Und nochmal, Neuwahlen, provisorische Kanzlerin, eine weibliche Person, was ja eigentlich viele Leute zu Jubelhymnen eigentlich anregen sollte, aber da habe ich relativ wenig gehört. Eine oberste Richterin. Ich habe da genug gehört. Sehr interessant. Die Tante ist ja auch keine wirkliche, also es wird jetzt so getan, die erste weibliche Kanzlerin, aber im Endeffekt ist sie eine Verwaltungsbeamtin. Also ist es, ich würde mich wundern, wenn die die Macht von einer Kanzlerin ausschöpft, weil das ist eigentlich nicht das, wofür sie da ist. Und ja, und generell scheinen die Österreicher auch von dieser ganzen Sache recht unbeeindruckt zu sein. Wenn die FPÖ hat schon wieder zugelegt in den Sonntagsfragen. Ja, also, ob sie jetzt zugelegt hat unbedingt, weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, aber hat die Verluste die, schon fast. Die Mehrheit von Kurz, sollte es Neuwahlen geben, ist auf jeden Fall nicht gefährdet. Hm. Er wird Kanzler bleiben. Ja, aber der wird wieder die FPÖ wahrscheinlich mit ins Boot nehmen müssen. Oder wenn, vielleicht gibt es ja eine Wunderheilung bei den österreichischen Grünen. Wer weiß, vielleicht hilft die Presse ein bisschen. Die österreichischen Grünen sind teilweise noch unappetitlicher als die deutschen Grünen. Mhm. Das tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Aber ja, ich finde es immer noch faszinierend, dass die ja den Bundespräsidenten stellen in Österreich. Ja. Mhm. Ja, aber was ich vielleicht. Das war der, mit dem sie alle bitten, ein Kopftuch zu tragen. Was ich zu der Sache mit dem Geheimdienst noch anfügen wollte, was wäre ja eigentlich noch lustiger, wenn das Zentrum für politische Schönheit sich von einem Geheimdienst hat missbrauchen lassen, die Nummer zu machen? Weil sollte das sich alles so rausstellen? Das ist ja alles in der Schwebe. Ja, das Einzige, was mir noch nicht so ganz klar ist, ist immer noch diese Sache, die im Raum steht, dass vor einem Jahr das Material verschiedenen Journalisten unter der Hand zum Kauf angeboten wurde. Da habe ich jetzt noch nicht viel neue Sachen zugehört, aber wie gesagt, alleine diese Tatsache ist doch extrem seltsam. Sehr seltsam. Ja, kommen wir zu einer unverhofften Meldung, und zwar nach der Österreich-Wahl hat die polnische Regierung bzw. das polnische Ministerpräsidentenamt quasi Beschwerde eingelegt bei der Europäischen Union gegen die gesamte Copyright-Direktive, insbesondere Artikel 13, Artikel 17, wie er neu heißt, mit der Begründung The Directive does not ensure a balance between the protection of rights holders and the interests of EU citizens and enterprises. Also es wird keine wirkliche Rechteabwägung zwischen den einzelnen Beteiligten vorgenommen. It could have a negative impact on the competitiveness of the European digital single market. Also es werden sich durch die Beschränkungen, die selbst auferlegt werden, ist man international nicht wettbewerbsfähig. Konkurrenzfähig, genau. Verzeihung, das Wort ist mir gerade entfallen. The directive does not ensure legal clarity, fostering legal uncertainty for stakeholders and endangering the rights of EU citizens. Also es schafft eine rechtliche Grauzone, die einfach für Unsicherheit sorgt, für alle Beteiligten. There is a risk that it will hinder innovations instead of promoting them. und es ist generell eine Innovationsbremse. Das sind halt die vier Hauptpunkte, die in dem Dokument auch stehen. Da ist die Grafik jetzt anschaulicher gewesen. Und ja, beim Europäischen Gerichtshof ist da jetzt die Beschwerde eingelegt worden. Das wird jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder so zur Entscheidung vorgelegt. Und in einem weiteren halben Jahr wird dann eine Entscheidung gefällt. Und das ist dann auch die endgültige Entscheidung. Und sollte der Europäische Gerichtshof auch diesen Punkten stattgeben, dann müsste die Direktive nochmal komplett überarbeitet werden. Selbst, ja, und alle rechtlichen, also es könnte sein, dass sie in Kraft tritt und alle rechtlichen Folgen dann schwebend unwirksam sind, bis der Europäische Gerichtshof darüber entschieden hat. Was auch nur einen sehr kleinen Zeitraum betrifft, aber. Wie ist es denn, wenn wir bis dahin schon nationale Gesetze gemacht haben in diesem Sinne? Sind die dann unwirksam? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil eigentlich ist das ja nicht. Gibt es diese Folge die nationalen Gesetzgebungen, die sich darauf berufen, also das hängt davon ab. Ja, es gibt ja oftmals so Sachen, die Deutschland auch macht. Es gibt eine EU-Richtlinie und die deutsche Gesetzgebung ist dann noch einen Ticken strenger, als die europäische Gesetzgebung eh schon war. Wenn sowas passiert, dann hat die nationale Gesetzgebung Vorrang. Man kann sich allerdings nicht mehr auf den europäischen Gesetzestext berufen, was natürlich wieder ein politisches Problem ist. Ja. Ich sag mal unseren Freunden in Polen ein dreifach donnerndes Dziękuję. Ja, aber du hast absolut richtig, Chris, das ist der Knackpunkt an der Sache. Es kann sein, dass die nationalen Gesetzgebungen halt strenger ausgefasst werden und anders begründet werden und dass es dann keine Relevanz dafür hat. Aber ja, das ist dann wieder ein politischer Kampf auf nationaler Ebene und nationale Gesetzgebungen rückgängig zu machen, ist auch einfacher als europäische Gesetzgebung rückgängig zu machen. Ja, ja, die Annegret. Genau, die hat ja nochmal richtig für ein Meme gesorgt mit ihrer Aussage, dass Meinungsäußerungen im Netz die Demokratie gefährden. Also ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommt. Das ist ja eigentlich auch so ein Ding, was wir schon seit Jahren beim Wachsen beobachten. Also das ist ja eigentlich unsere jährliche Republika. Rückschau und so sind ja eigentlich nur lauter kleine Mikroaggressionen gegen die Meinungsfreiheit. Ne, also es baut sich ja schon lange irgendwie auf und diese Nummer jetzt mit dem Video der Zerstörung der CDU verleitet jetzt einige Leute hier dazu, sich sozusagen so, ja, tralala, das ist ja schlecht, so, das gefährdet die Demokratie, wenn die Leute dann da irgendwie drüber reden, was wir so gemacht haben oder auch nicht gemacht haben oder was unser Koalitionspartner gemacht hat, aber uns zugeschrieben wurde oder. Ja, also. Ich kenne das von früher aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt, aber früher mussten Satire-Sendungen vor den Wahlen irgendwie eine gewisse Zeit auch pausieren. Okay. So Scheibenwischer oder so Sachen kamen dann immer irgendwie 6 Wochen vor den Wahlen nicht oder so. Weil sie Angst haben. Und ja, das ist Regelungen zur Wahlbeeinflussung gab es, aber es ist jetzt nicht mehr so. In England gibt es das ja beispielsweise noch auch und in verschiedenen anderen Ländern. Aber wir haben das jetzt zumindest im Unterhaltungssektor nicht mehr. Die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU hat generell sehr schlecht auf dieses Rezo-Video reagiert. Ja, der Amthor hätte einfach seine Videoantwort raushauen müssen und egal wie gut oder cringeworthy das gewesen wäre, wäre das auf jeden Fall besser gewesen als das, was jetzt aber rausgekommen ist. Ich muss sagen, ich habe eine Sache überhaupt nicht verstanden. Und zwar, die Annegret Kramp-Karrenbauer erwägt Regulierung von Meinungsäußerung. Ja, das machen doch an sich fast alle Parteien die ganze Zeit und es wird dauernd kritisiert von bestimmten Leuten und geleugnet von anderen Leuten, aber bei der Annegret Kramp-Karrenbauer hauen jetzt auf einmal alle so drauf, als ob das ein Unding wäre, was noch nie vorher jemand gesagt hätte. Ja, also jemand, aber Moment mal. Überrascht von der Reaktion her. Von Moment mal, Preis. Die Dame ist designierte Kanzlerkandidatin. Ja, ich denke, das hat ja, auch... Ja, es ist doch auch in der CDU kein neues Konzept, ja, das deswegen, es ist doch nicht neu. Ja, aber ich meine, Sie hat sich halt, das ist halt auch die Verkettung der Umstände. Du hast ja selber schon das Rezo-Ding angesprochen und die Europawahl und alles, all diese Geschichten nacheinander und halt natürlich auch die Absolut, und darum würde ich Nadelstiche. aber gerade in Folge von dieser ganzen Sache und nie mehr CDU, bla bla bla, das wird damit natürlich auch davon natürlich auch noch getragen und dass halt die Leute, die immer über die CDU schimpfen, dann auch da draufhauen, währenddessen sie das bei ihre eigenen politischen Leuten das eher ignorieren. Aber trotzdem, die Reaktion darauf fand ich einerseits natürlich positiv, weil an sich sollte man für die Meinungsäußerung sein. So sollte es immer sein, nur so ist es ja irgendwie nicht. Es ist nur gegen die eine Dame gerichtet. Die Frau Merkel hat ja sich jetzt selber schon irgendwie so halbwegs von ihr distanziert. Ja, also Ja, aber das hat sie, da extrem ist sie ja übertriebene gleich Reaktion. wieder zurückgerudert, die Merkel. Also sie hat gesagt, sie hätte sowas nie gesagt. Also ich meine, es gibt Ja, keine und bessere Wahl noch und einen draufgelegt hat sie ja quasi mit dieser merkwürdigen Aussage, sie hätte ja quasi überhaupt nicht vor, die Meinungsfreiheit zu regulieren. Man müsste sich ja nur über Regeln im Wahlkampf unterhalten. Also. also ja, ich da kann ja sowas, wie du gesagt hast, dass bestimmte politische Magazine oder sowas vor der Wahl eingeschränkt werden. Also ich finde das an sich nicht gut, aber solche Regelungen gibt es teilweise und Ja, vielleicht aber meinte nicht sie nur hier. sowas, ja. Und Ja, das aber ist Preis. Fand die Reaktion sehr seltsam übertrieben, weil ja alle Nein. das dauernd sagen und nicht alle immer schreien. Aber jetzt Also ich schreien bin alle eigentlich gleichzeitig. ganz froh, dass mal auch nicht nur die Weltraumaffen und ihre kleine Blase sagen, das ist Kackdreck, sondern ein Haufen Ja. Leute das sagen. Habe Und ich ich auch gesagt. hoffe, Ich begrüße ich das hoffe. ja. Ich finde das ja auch scheiße. Nur bleibt das jetzt so? Kann sich morgen wieder die nächste grüne Links- oder SPD-Person hinstellen und Ja, wieder das eine sowieso. Einschränkung der Meinungsäußerung Ja, fordern? aber du Und weißt ja, das sind die die Guten. sind ja nur Du gegen weißt den Hass. Ne? Das ist ja, ja. das große Gute und so. Ja, das ist ja Hätte die klar. Frau Kramp-Karrenbauer schlau formuliert, hätte sie gesagt, irgendwie Hasskampagnen müssen beendet werden Genau. vor Wahlen oder so. Und dann hätten alle gesagt, prima Idee. Aber die Frau Ja. Kramp-Karrenbauer hat halt dummerweise gesagt, was sie denkt. Und ich habe auf Twitter auch, also eigentlich in einer vernünftigen Gesellschaft müsste diese Frau disqualifiziert sein fürs Kanzleramt oder höhere Würden, weil wer sowas sagt, nach einer Wahlniederlage, als Ja, so, Reflex ja. auf eine Wahlniederlage, der ist meiner Meinung nach kein Material, um einen Staat zu führen. Tut mir Ja, leid, Frau Kramp-Karrenbauer. das ganze Ding bei so vielen Politikern in Deutschland, das hat immer alles so den Anschein von, als ob das alles so gewährt werden würde, ne? So von oben herab, so quasi, wir überlegen uns mal, was wir den Leuten zumuten an Informationen, an Rechten und so. Und das wird ständig wieder auf den Prüfstand gestellt, anstatt dass man irgendwie sagt, so, weil normalerweise sind die ganzen Rechte ja Schutzrechte gegen den Staat, die Grundrechte auf jeden Fall. Und da scheint es aber hier irgendwie eine ganz andere Ansicht so zu geben, die dann immer so ist, von wegen, ja, tralala, wir müssen aber nochmal gucken, was uns gerade irgendwie nützlich ist und ob das überhaupt nützlich ist für uns, dass die Leute jetzt irgendwas dürfen. Ja, das mit der Nützlichkeit ist so eine Sache. Ich weiß nicht, hattest du die beiden Studien, die sich gegenseitig widersprochen haben, hattest du die, kommen die später Ja, noch die oder kommen sind die noch, nicht ja. reingekommen? Die Frist. kommen noch, ja. Okay, ja, die sind nämlich ein super gutes Beispiel auch wieder für diese ganze Thematik, womit das immer begründet wird. Ja. Halt, hier wird ja gesagt, Wahlbeeinflussung. Ist ja hier das Argument, nicht Hate Speech, sondern Wahlbeeinflussung, warum es eingeschränkt werden soll. Ah, for your eye, there is an edit button in your brain. Ha ha ha, sprich erst in Tüte, dann sortier. Ha ha ha, Twitter. Ja, Ja. for your information, ja. Da ist ein Edit-Button in your brain, ja, sagt uns Twitter. Alles prima, nach dem Motto, ja, denk halt vorher nach, was du machst. Ich habe das direkt mal mit Schere im Kopf hier übersetzt, was ja auch immer so ein Ding ist, ne? Von wegen so, ja, es nimmt dir ja keiner deine Redefreiheit. Kannst du alles sagen, aber da musst du auch mit den Konsequenzen leben, bla bla bla bla blub. Und das läuft ja auf so einen Kram hinaus, ne? Und gerade wenn man auch so Ideen irgendwie hat, was jetzt irgendwie böse und schlecht ist, so wie Sachen wie sich über Journalisten lustig machen, indem man ihnen sagt, learn to code. Ne? Ja, also dann Ja, hast es du ist halt eine sehr schnell. seltsame Reaktion auf eine Sache für Leute, die Twitter überhaupt nicht benutzen. Bei Twitter, wenn man etwas postet, kann man es hinterher nicht mehr bearbeiten. Es gibt keinen Edit-Button. Und es wird schon seit Jahren immer gefordert, hey, wir wollen Edit-Button, wir wollen Edit-Button. Und wenn man sich vertippt hat, kommen dann die Witze, ach ja, es gibt keinen Edit-Button, bla. Und das ist ein generelles Meme auf Twitter. Ja, und da so mit umzugehen, also ich weiß es nicht. Ich kann ja verstehen, wenn man begründet, okay, wir wollen den Edit-Button nicht haben, weil technische Gründe oder weil wir finden, das ist charmant für die Plattform, was auch immer. Gehört zum Charakter, keine Ahnung. Kann ich alles verstehen, aber so damit umzugehen, da war mal wieder ein Praktikant am Account, glaube ich. Ja, und hier ja. Die Zeit hat zu der Studie, über die wir ja auch schon gesprochen hatten, dass also wirklich wenige Leute in der Meinung sind, dass sie sich in Deutschland frei hier äußern können, was eigentlich ein absolutes Armutszeugnis ist. Dann irgendwie meinen, was ist so schlimm daran, erst nachzudenken und dann zu sprechen? Also ja, das zeigt, dass sie die Geschichte auch nicht gelesen haben, wirklich, ne? Weil es ist ja... Oder sie sind wirklich so faschistisch. Also eins von beidem. Entweder sie haben die Studie nicht verstanden oder sie sind stramm faschistisch, was die Meinungsbildung angeht. Ja, also ich lese das so, dass sie das so meinen wie, ja, ist doch gut, wenn die Leute erstmal nachdenken. Ja, so, ne? Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Ja. Ja, oder super, so, als ob alles, was die Leute nicht raushauen, als ob das alles nur Hass ist. Ne? Und nur schlecht ist. Als ob sich kein Mensch... Ich bin am Ort die größte Sau. Ich schrieb auf Twitter einer Frau. Ja? Musst du dich dann irgendwo hinstellen mit so einem Schild um. Ja, wahrscheinlich. Ja, und ich meine, gerade Leuten, die Zeitung machen, also erwarte ich eigentlich, dass sie den Sinn und Zweck von Meinungsfreiheit verstehen und dieses Ding mit dem vorauseilenden Gehorsam nicht so gut finden. Ja, jetzt kommen wir zu unserem ganz besonderen wie hast du ihn genannt? Ja. Diese die Konferenz. FUPAF 19. Ich weiß gar nicht, ich muss ganz zu meiner Dings gestehen, dass ich vergessen habe, wie das Ding ausgeschrieben heißt. Aber es ist eine Veranstaltung des Auswärtigen Amts. Also das Auswärtige Amt. Ich würde mal tippen, das steht für Frauen und Transen S-Fuck 2019. Das könnte sein. Fahr in Urlaub. Tage Frankfurt 19. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier einen Tweet zu der guten Caroline Sinders, mit der haben wir uns öfter schon beschäftigt. Die Frau, die behauptet hat, im Verlauf von Gamergate sei ihre Mutter geswattet worden, und zwar von Leuten, die Konsumentenrevolte unterstützt haben. Und dadurch ist sie eigentlich mehr oder weniger berühmt geworden und seitdem tingelt sie von Vortrag zu Vortrag. Zum Beispiel war sie auf der Republika. Lustigerweise gibt es da mehr Überschneidungen noch. Republika zu dieser Tagung. Also man könnte, wenn man böse wäre, behaupten, dass es eine Republika nur ein vierter Tag Republika ist, nur dass er diesmal vom Auswärtigen Amt finanziert wird, also von Steuergeldern. Ja, soweit ich weiß, auch stattgefunden hat im Auswärtigen Amt. Genau, stattgefunden hat im Auswärtigen Amt, und ratet, wer das mitorganisiert hat? Die Leute von der Republika. Ich weiß nicht, warum braucht das Auswärtige Amt eine Netzkonferenz? Wahrscheinlich, weil Heiko sich so damit brüsten will oder weil er das cool findet oder da irgendwie, natürlich, ja, hat er auch eine Rede gehalten. Internet halt, ne, weil das ja so gefährlich ist. Und ich sag mal so, also was wir hier lesen, ist, dass die Frau Sinders den Leuten da gesagt hat, dass Desinformationen-Kampagnen, was auch immer das bedeuten soll, über Social Media seit 2012 gibt, die aber bisher anders heißen. Online Harassment mit Sitz Account. Eigens dafür. Hä? Gamergate ist ja... Ja, also die meinen, dass Leute sich halt einen Wegwerf-Account zum Harassen und Desinformieren angelegt haben. Zum Beispiel für Gamergate. Komisch, der Typ da drunter hat Gamergate sogar in seinem Namen drin. Und der hat den, ich kenne den, der hat... hat das Ding immer so benutzt und nie einen extra Account. Komisch. Ja. Ja, wir schauen uns einfach mal die Seite vielleicht von dieser Veranstaltung an. Dann können wir mal gucken, wer da so gesprochen hat. Future Affairs. Future Affairs. Und warum Food Aff? Ach so, Food Aff. Food Aff. Future Affairs. Warum, wie kommt man darauf? Keine Ahnung. Vielleicht war Future, vielleicht ist Future Affairs, der Hashtag ist vielleicht irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Ehe-Anbahnungsinstitut. Ja, wahrscheinlich. Da wollten sie nicht mit reingeraten. Das andere Ding hatten sie ja gehackt. Und deswegen ist Future Affairs wahrscheinlich der Nachfolger. Guck mal, haben wir da irgendwo, haben wir da, das gesamte Programm finden sie unter folgendem Link da unten. Achso. Gemeinsam mit der Republika steht auch schon. Ja, genau, also gemeinsam mit der Republika. Auswirkungen der digitalen Revolution in den Fokus rücken. Ah, das war schon mal hässlich. Nee, doch. Gott, ist das hässlich. Dafür habt ihr Geld bezahlt, Leute, dass ihr euch das habt designen lassen. Ihr habt euch doch über den Tisch ziehen lassen. Ja, der Heiko hat in seiner Rede unter anderem gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass Meinungsfreiheit im Internet gegeben ist. Fand ich lustig, dass er das gesagt hat, gerade er. Also hier haben wir ein paar von den Leuten, die da sprechen werden. Da haben wir zum Beispiel die Frau Weißband, ja, auch ein alter Republika-Gast. Wir haben hier den Beckedahl, der auf dieser Republika gesprochen hat. Der Präsident von Costa Rica, weiß ich nicht, glaubt der aber auch auf der Republika, oder? Keine Ahnung. Ja, hier ein paar Cyber-Dingens, irgendwas, Professor of International Relations, Political Scientists, Ethical Tech Society. Und da kommt auch der bestangezogenste Politiker Deutschlands. Da unten ist er. Der Ex-Justizminister. Was zum Teufel ist die Tactical Technology Collective? Hauptsache, du hast einen guten Namen, was das Ding macht, ist egal. Guck mal, sie ist Co-Founder und Executive Director. Ich erinnere mich daran, als Randy Harper Chairman von ihrer eigenen Anti-Harassment-Geschichte war. Ja gut, Prototype-Fund und solche Sachen, das sind vielleicht auch vernünftige Sachen. Ist das der Piratenponader? Ja, ich glaube schon. Was macht der Piraten? Warum heißt der Joy? Ja, vor allem Vertrauensgesellschaft, gerade der. Also das ist wirklich ein schlechter Witz. Der Hobbit gerade ist wieder der. Da. Nee, der Poppet, so hieß er damals. Und die zweite Seite. Weil wir haben noch nicht genug Geld für Leute ausgegeben. Caroline Sinders, da ist Frau, sie endlich. Die weißeste Frau oder die weißeste Person aller Zeiten. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so blass ist wie diese Frau. Naja, die geht halt nicht vor die Tür. Ja. Weil sie Angst hat. No. Hacktivist, kriege ich auch gleich, kriege ich sofort einen Kotzreiz, wenn ich das Wort lese. Ja, und all diese Leute hat der Heiko eingeladen. Gäste dazu. Hat die ordentlich gefüttert. Party gemacht. Das sehe ich ja jetzt erst. Da unten das Republika-Signet mit dem Federal Foreign Office dahinter. Das ja, ist lustig. Super. Sieht das dann bald aus in der dystopischen Zukunft. Mhm. Ja, ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass dass der Beckedahl sehr erfolgreich darin gewesen ist, die Republika zu einem Exportprodukt zu machen. Und in Afrika, Asien, Amerika ist die Republika vertreten, nicht unbedingt immer mit eigenen Veranstaltungen. Beispielsweise bei South by Southwest war die Republika halt vertreten mit einem Bereich. Ja, also eine Messe, eine Veranstaltung in der anderen Veranstaltung. Ähnliches hat die Republika in Singapur gemacht und in Shenzhen, glaube ich. Und in Afrika, in Accra, haben die ja auch eine eigene Konferenz schon gestartet und wahrscheinlich auch noch an anderen Orten, die ich jetzt nicht mitbekommen habe. Aber die Republika ist weltweit unterwegs. Aber das finde ich auch schon wieder hier. Ich muss sagen, zumindest ich habe mir die Veranstaltung in Accra mal genauer angeschaut und die ganzen Sachen, über die reden, ja, die sind ja teilweise sehr Social Justice orientiert und sowas macht halt in Ländern in Afrika mehr Sinn, darüber zu sprechen, wie hier in Zentraleuropa oder Amerika. Und in China teilweise macht es dort auch mehr Sinn, über Menschenrechte zu sprechen. Aber scroll bitte doch nochmal zur These von diesem Vortrag hoch. Das war so ein Einzeiler hier über den Bildern. In this panel, our experts take a look into the future. How could technology transform society and politics? Und sie glauben, dass halt unsere Welt in den nächsten 10 Jahren sich mehr verändern wird, als es in den letzten 50 Jahren getan hat. Das ja, ist lustigerweise ungefähr die Zeit, die ich lebe. Und ich kann mir... Das ist eine Veränderung, würde ich sagen. Was? Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass mein ganzes Leben an Entwicklung, was ich mitgekriegt habe, Preis. Du weißt, als ich auf die Welt kam, gab es keine Computer, die kleiner waren als ganze Räume und solche Sachen. Und die glauben, dass die gleiche Entwicklung, die von 1970, sagen wir, bis heute stattgefunden hat, dass die in den nächsten 10 Jahren übertroffen werden wird. Was haben wir dann? Haben wir denn in 10 Jahren endlich die fliegenden Autos und die Cyberarme und den ganzen Flugtaxis Scheiß? Flugtaxis haben wir doch dann. Flugtaxis. Und vor allen Dingen finde ich das auch gut, dass sie in Zukunft gucken. Und was sieht in der Zukunft? Gamergate. Also wenn wir Verzicht üben und keine Rohstoffe mehr importieren, genau. Dann glaube ich eher nicht. How technologies can be used to strengthen democracy and the common good. Unsere Gesellschaft wird sich dann ganz besonders stark verändern, ja, aber nicht zur Zukunft, sondern eher zur Regression. Wir müssen dann alle so werden wie diese 4 Gesichter da. Hungersnöten und. One of us. Oh Gott. Kult. Und warum muss der Steuerzahler das mit seinem Geld bezahlen? Warum macht die Republika nicht einen 4. Tag und zahlt den selber? Ganz einfach gesprochen. Warum weil man da nicht so viele Influencer erreicht. Also jetzt wirkliche Influencer, Leute, die in der Regierung arbeiten. Überleg dir das mal, dass da irgendwelche, es gibt ja nicht nur die Regierung, es sind ja nicht nur die Leute, die du gewählt hast. Naja, sind ja klar. Auch irgendwelche Referenten und ja. Sach irgendwie Experten und so. Und für sowas kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eine super Sache ist. Also ich bringe jemanden dazu, meine Lobbyveranstaltungen auch zu finanzieren. Hut ab. Hat sich das Auswärtige Amt schön über den Tisch ziehen lassen. Im Chat wurde nach dem Honorar für die Speaker gefragt. Das hätte mich auch interessiert. Vielleicht schreibe ich da nochmal ans Auswärtige Amt und frage mal nach. Ja, also es soll ja, also wir haben ja schon in der Vergangenheit so Einladungen bekommen von der AfD-Bundestagsfraktion. Falls da irgendjemand diesen Kram hier sieht, der irgendwelche Anfragen stellen kann an die Bundesregierung im Bundestag, das wäre ja vielleicht mal eine Idee. Weil, ja, mal nachfragen, was der ganze Zirkus gekostet hat und was man sich davon erhofft, auch vor allem. Wäre eine Idee, ja. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob die Sachen irgendwie... Republika-Style. Es gab einen 9 Stunden Video-Live-Übertragung. Okay. Mal sehen, ob sie es auch noch klein geschnitten bringen. Mittlerweile weg ist oder so, aber hatte ich auf jeden Fall gesehen, dass es das gab. Bin ich aber noch nicht dazu gekommen, mir 9 Stunden zu geben. Also, ich hatte dann kurz mal überlegt am Donnerstag, aber ich dachte mir, nee, ich verderb mir nicht meinen Tag damit. Aber ja. Die TinCon, die war ja auch noch parallel zur Republika. Ja, die ist jetzt immer parallel zur Republika und das ist einfach wieder nur dieser Circle Jerk. Also es wird so ein neues Ding aus der Taufe gehoben, es wird getrommelt und dann kommt Grimme Online und klebt zumindest jetzt mal eine Nominierung drauf. Tja, cool. Für Leute, die nicht wissen, was die TinCon ist quasi eine Konferenz, die explizit an Teenager gerichtet ist. Da gibt es auch viele Kooperationen mit irgendwelchen Vereinen, die das einerseits ausrichten oder NGOs, wenn man sie nennen will, und auf der anderen Seite auch mit Schulen und Schulklassen, die da hingehen auf die Konferenz als Schulausflug und so weiter und so fort. Also es ist, ja, und die sind da halt unter sich, in Anführungszeichen, mit anderen unter 21-Influencern und da stehen da halt irgendwelche Leute auf der Bühne und ja, ist teilweise schon recht seltsam, was sie da von sich geben. Ja, ich kann mich noch erinnern, bei einer TinCon hat irgendwer auf der Bühne mal gefragt, okay, wer kennt denn hier, war es nicht sogar die vulgäre Analyse? Wer kennt denn hier die vulgäre Analyse? Ja, genau, ja. Bei YouTuber da. Das war dieser TinCon-Vortrag von den Leuten von Datteltätern. Ja, also da wird im Endeffekt gesagt, okay, hier dürfen bloß keine Erwachsenen kommen, die die armen Kinder irgendwie politisch beeinflussen, und dann werden solche Leute dahin gestellt auf die Bühne, um die Leute zu beeinflussen. Das ist wirklich ekelhaft. Ja, bei ihrer Analyse ist aber dieses Jahr auf der Republika auch erwähnt worden. Da kommen wir vielleicht nochmal zu dem Sonderstream. Ja, kommen wir zu einem Trend. In diesem Artikel geht es ganz konkret darum, dass die CrossFit-Dachorganisation CrossFit Inc. Ihre Facebook- und Instagram-Präsenz komplett gelöscht haben, und die sind im Endeffekt auf andere soziale Netzwerke ausgewichen jetzt. Was passiert? CrossFit ist ja im Endeffekt eine Sportart, ein Workout-Programm. Ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnen soll. Die haben auch gewisse Ernährungsleitfaden, Leitfäden. Einfach, ja, es ist einfach ein Sportprogramm. Nennen wir es einfach so. Ja, und halt mit dazugehörigen Sachen an Sportgeräten und so, die man kaufen kann. Und es ist ein sehr guter, sehr großer Trend. Und in einer konkreten Gruppe, wo über Ernährung gesprochen wird, gab es eine Kontroverse. Ja, das ist eine Gruppe mit 1,65 Millionen Teilnehmern gewesen auf Facebook. Also wirklich keine kleine Angelegenheit. Und die Gruppe ist einfach geschlossen worden, ohne Angabe von Gründen. Auf Nachfrage, warum die Gruppe geschlossen wurde, wurde nur auf allgemeine Sachen hingewiesen. Und es wird im Endeffekt davon ausgegangen, von Seiten von CrossFit, dass es halt auch irgendwas mit irgendwelchen politischen Äußerungen oder irgendwas anderem zu tun hat, die halt irgendwie beiläufig am Rande gefallen sein können, während man über Ernährung gesprochen hat. Und ja, als Konsequenz haben die gesagt, okay, das ist für uns so unklar, wie das ausgelegt wird, dass wir Facebook und Instagram jetzt überhaupt nicht mehr benutzen können und auf andere Alternativen ausweichen. Das passiert vor dem Kontext, das ist gerade eine... Es kommt gerade wirklich Fahrt auf in diesen ganzen alternativen sozialen Netzwerken, ja. Es gibt ja Gab, was eine Twitter-Alternative ist. Die haben ja ein Tool vorgestellt, mit dem man auf jeglicher Webpage Kommentare drunter schreiben kann, und alle können diese Kommentare auch sehen, wenn die Gab installiert haben. Daraufhin wurde Gab geblockt, dass man die Browser-Extension von denen nicht mehr benutzen konnte bei Firefox und Chrome. Daraufhin haben die einen eigenen Webbrowser vorgestellt, der anscheinend sehr beliebt ist. Ja, er wird verglichen mit Brave Browser, nur noch etwas schneller und ein bisschen weniger Bloatware. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht könnt ihr ja euer Feedback mal in die Kommentare schreiben, ob dieser Browser sinnvoll ist. Und eine andere Sache, die Gab macht, ist, die wollen quasi eine sogenannte Federated Timeline machen. Das heißt, normalerweise ist es ja so, wenn man sich bei Facebook einloggt, dann sieht man alles, was Leute von Facebook gepostet haben. Vielleicht posten die mal einen Link zu Twitter oder so, aber generell sieht man halt nur das, was die Leute bei Facebook gepostet haben. Und bei dieser Federated Timeline könnte man quasi mehrere Accounts einbinden und in einer Timeline dann den Twitter-Stream sehen, Facebook, Instagram, alle anderen Social-Media-Sachen, die man benutzen will, und wäre im Endeffekt nicht mehr auf eine Plattform beschränkt. Ja, jeder, der dieses Tool quasi nutzen würde, kann mit allen Leuten kommunizieren und er muss nicht unbedingt auf Facebook angemeldet sein dafür beispielsweise. So, interessante Idee, und CrossFit nutzt das jetzt auch wohl aktiv, und das ist eine sehr große Community und eine sehr, ich sage jetzt mal, eine sehr normilastige Community. Deswegen interessant. Deswegen habe ich das jetzt mal rausgepickt als so eine Sache, um diesen ganzen Trend, der jetzt langsam ins Rollen kommt, mal zu verdeutlichen. Mal gucken, ob er ins Leere läuft und alles wieder so bleibt, wie es immer schon war, aber schauen wir mal. Ja, hier, AfD-Mann soll Fake-Profil geführt haben. Facebook sperrt Fake-Seiten mit AfD-Werbung vor Europawahl. Ja, auf die Europawahl bezogen wurde auf Facebook ein Cluster von Konten gelöscht. Diese Profile wurden denen empfohlen von dem Recherchenetzwerk Awaz. Awaz ist quasi ein Kollektiv, ja, was selbst von allen Leuten als parteiisch auf jeden Fall gewertet wird. Die sind nicht unparteiisch. Hatten wir erst vor zwei Wochen bei uns in der Sendung. Starker Einfluss, bitte? Hatten wir erst vor 2 Wochen in diesem, da war sie sogar bei irgendeinem Magazin von öffentlich-rechtlichen, so es war Heute Plus, weil da waren sie, glaube ich, dabei mit Awas, wenn ich Ja, erinnere. also obwohl sie als parteiisch gelten und klar ist, dass sie eine Agenda haben, werden die sehr gerne als Quelle angeführt, beispielsweise bei solchen Aktionen. Und hier haben wir die dahinterliegende Studie. Also in der Wayback Machine sieht die viel besser aus, nur die funktioniert irgendwie heute anscheinend nicht. Das ist im Endeffekt die ganze Studie, Far-Right Networks of Deception mit verschiedenen Cluster-Analysen, wo halt wieder bestimmten Leuten bestimmte Sachen unterstellt werden, wie wir es ja schon kennen. Da werden so Tools wie Botometer oder sowas benutzt, um herauszufinden, ist das jetzt ein Bot-Account oder nicht. Und ja, wie gesagt, kann man sich mal anschauen, wenn man sich das nochmal anschauen möchte. Interessant bei der ganzen Angelegenheit ist, dass es genau zum gleichen Thema eine weitere Studie gab, nicht von diesem voreingenommenen parteiischen Avas-Network, was die ganze Situation sich angeschaut hat und worauf halt auch die Social-Media-Firmen reagiert haben, Facebook beispielsweise mit der Kontenlöschung. Die Oxford-Universität hat auch ein Spezialteam, was das mal untersucht hat und die kommen zu einem ganz anderen Schluss. Die haben die Sachen nämlich im Endeffekt untersucht und sind zum Schluss gekommen, ja, es gibt Leute, die sowas machen, aber die sind so ein geringes Problem im Promillebereich der Aktivität und die Beteiligung von sogenannten traditionellen Medien und althergebrachten Meldungen, denen man keinen Fake-News-Charakter unterstellt, sage ich jetzt einfach mal, ist einfach lächerlich. Ja, 90 zu 1% irgendwie sowas. Ja, und wenn man sich die eine Studie anguckt von Avaaz und die Studie, die jetzt vielleicht im nächsten kommt, die von dieser Oxford hat auch einen sehr interessanten Namen. Genau, The Computational Propaganda Project, ja. Das ist ja ein toller Name, finde ich, ja. Ja, wie gesagt, die haben sich genau die gleichen Daten angeguckt, mehr oder weniger, und sind zum Schluss gekommen, ja, es gab keinen Einfluss. Es gab einen Einfluss im Promillebereich und es ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt ganz andere Probleme mit irgendwelchen Affiliate-Netzwerken, ja, irgendwelche Nachrichtenartikel, die mit Affiliate-Links gepostet werden oder irgendwelche Referrer, wo Geld gemacht wird und so. Und das sehen die eher als Problem an, dass halt polarisierende Nachrichtenmeldungen gepostet werden, die zwar stimmen, aber halt mit so einem Referrer-Link quasi dann damit Geld verdient werden und so die Leute ausgenutzt werden. Ja, fand ich einfach wirklich interessant, weil die wirklich die gleichen Sachen untersucht haben und zum total anderen Schluss gekommen sind. Ja, und ja, jetzt könnt ihr euch ja überlegen, glaubt ihr jetzt dem Oxford-Propaganda-Projekt mehr oder glaubt ihr der offen politisch voreingenommenen Avaaz, ja, ich weiß gar nicht, was sie sind. Die sind ein internationales Kollektiv. Verschiedene NGOs, die sich halt zusammengeschlossen haben. Ja. Fand ich, ja, ist selten wirklich so eins zu eins komplett gegenteilige Aussage. Ja. TV-Kritik Maybrit Illner, Protest der Etablierten. Das ist ein recht guter Artikel aus der FAZ. Geht um die Illner-Ausgabe von der Woche und, oder nee, nicht von der Woche, ich glaube von der Woche davor. Und es wird halt hier so ein bisschen das Fass aufgemacht, was wir ja auch schon öfter hatten, dass halt, wenn es um Klima und den ganzen Kram geht, das von Privilegierten diskutiert wird. Dass von Leuten diskutiert wird, deren Einschränkungen halt nicht halb so groß wären wie die von Normalsterblichen, sag ich mal. Und dass die auch diese ganze, das haben wir ja auch bei der Europawahl gesehen, dass es halt eine städtische Bewegung ist, dass es eine besser verdienende Bewegung ist und dass im Endeffekt halt die Leute am Rand in der Diskussion für diese Leute auch gar nicht vorkommen und dass es halt auch ja, keine, kein, kein, ja, sagt ja der Titel, Protest der Etablierten. Also es ist nicht wie sonst, dass die Underdogs irgendwie was fordern oder protestieren. Wie diese Frau hier rechts im Bild, die junge Dame, die ist eine Aktivistin, Sie geht nicht gegen ihre Eltern auf die Straße, sondern mit ihnen. Sie entstammen dem postmaterialistischen Milieus mit gesicherten Einkommensverhältnissen. Soziologisch ist das die obere Mittelschicht. Der Angriff gilt der alten Konkurrenz aus Sozialdemokraten und Union mit ihrem schwindenden Unterbau aus Facharbeitern und Kirchgängern. Ja. Also, meine Frage ist halt auch da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gegen wen demonstrieren die überhaupt? Weil die Forderungen werden doch verfolgt. Also jetzt nicht die total absurden, übertriebenen, aber generell, ja, hier, Protest der Etablierten. Ja, die Eliten protestieren gegen sich selber. Das ist sehr glaubwürdig. Die Aktivistin muss dafür nicht den Strukturwandel befürchten, dem sie dem Rest der Gesellschaft klimapolitisch zu verordnen gedenkt. Sie spricht schließlich für den Mainstream. In ihrer Heimatstadt Münster wurden die Grünen zur stärksten Partei, die bekanntlich programmatisch auf der gleichen Linie liegen. Deren Netzwerke sind personalpolitisch mittlerweile genauso effektiv wie die der Sozialdemokraten und der Union. Da sollte man sich nichts vormachen. Mit Jugendprotest hat es nichts zu tun. Hier rekrutiert das Establishment seinen Nachwuchs. Finde ich auf jeden Fall lesenswert und auch nachdenkenswert, ob das irgendwie so weiterlaufen sollte. When the authorities tell you to descend. Ja, das ist ein interessanter Artikel von einem Journalistenstudenten, der eine Elite-Universität in Australien besucht hat. Ich muss jetzt gerade selber mal nach dem Zitat gucken. Ich hatte mir das irgendwo gehighlightet. Im Endeffekt geht es darum, dass, ja, genau. Der Teil hier, der hier gehighlightet ist, ich lese ihn einfach mal ganz kurz vor. Perhaps the most unexpected part of life at the University of Melbourne was how easy the actual work was. Also die Arbeit war sehr einfach. In Terror, Law and War, the essays I submitted consisted of structureless, deliberately turgid summaries of class readings, enlivened with the odd anti-Western cliché and handed in without proofreading or revision. Also er hat einfach nur irgendwelche Essays mit, also irgendwelche Aufsätze nur mit Talking Points aneinandergereiht und die sind ungeprüft durchgegangen. This seemed to be the level of seriousness appropriate to the class. My diploma is proof that this material, produced almost without conscious effort, was up to the standards of Australia's top university. Also, solange man sich an diese Talking Points gehalten hat, war egal, wie arbeitsintensiv das war, ob es irgendwie Sinn ergeben hat, ob es journalistisch wertvoll war. Es ging im Endeffekt nur um die Einarbeitung von diesen Talking Points. During 1.5 years attending journalism classes, I was exposed to surprisingly little information on the actual craft of journalism. Also in 1.5 Jahren Journalistenschule hat er sehr wenig Handwerkszeug vom Journalist überhaupt gelernt. Recipients of the University of Melbourne's Master of Journalism degree will know about the inverted pyramid model and other basic concepts. Also the inverted pyramid model ist ja eine intersektionale Theorie, halt, da geht es um Privilegien, ja, und der Progressive Stack und solche Sachen, ja, also das ist ein anderes Konzept. When should an interviewer rely on a list of questions and when should he improvise? How does one efficiently cut a news story down to 125 words? How does news writing differ from other prose in grammar and punctuation? Also einfach Handwerkszeug. Wie bereitet man ein Interview vor? Wie kann man einen Artikel kürzen auf 125 Worte? Vor allem, ja, wie unterscheidet sich einfach Journalismus von anderer Prosa und anderen Geschreibsel? Ich sage nur Relotius, ja, wink, wink. It is possible to obtain a 150-point journalism degree from the University of Melbourne without learning the answers to these questions. Also es ist ganz einfach, den zu bekommen, solange man sich an die Linie hält. Of course, who has time for such trivialities when there's a revolution on? University of Melbourne students may matriculate unprepared to produce clear and accurate news articles, but they will understand their political objectives. Also Im Endeffekt, wenn man diesen Journalismusabschluss macht, der prestigeträchtigste ist in Australien, dann kann man zwar das Handwerkszeug nicht durchführen, aber man weiß ganz genau, wie man halt eine politische Agenda durchsetzt. So, und ja, das ist wie gesagt ein längerer Artikel, eine Leseempfehlung, ein Erfahrungsbericht von dieser Journalismusschule in Australien. Ja. Ja, hört War jetzt sich doch etwas ziemlich. länger das Zitat, als ich dachte. Ist auch ein sehr langer Artikel, aber lesenswert. Hört sich ziemlich gespenstisch an und leider auch richtig, weil die Erfahrung machen wir jetzt seit 3 Jahren, dass genau solche Leute auf den Markt strömen aus den Unis. Ja. Man muss ja Aber nur ich nach meine, Berlin gerade schauen. hier, das ist halt wirklich der Punkt. Was in dem Artikel steht, ist teilweise haarsträubend, weil alleine das Beispiel, was er gegeben hat, ja, wie bereitet man ein Interview vor? Wie kürzt man einen Artikel, ohne den Sinn zu verfälschen? Warum geht man auf eine Journalistenschule, wenn man sowas nicht lernt? Ja, und Ja. von der Beschreibung her geht es wirklich nur darum, wie hat man die meiste Reichweite? Wie kann man Rage-Clickbaiting betreiben und so weiter und so fort? Wenn überhaupt irgendwelche Techniken angewandt werden, geht es halt nur darum, Techniken, wie man seine Reichweite vergrößern kann. Ja, Journalismusstudium gehört halt zu den Geisteswissenschaften sozusagen und ist dementsprechend halt ausgerichtet worden in den letzten 50 Jahren. Dementsprechend geistlos. Ja, wundert mich nicht, dass das halt inzwischen auch zu einer Propagandaveranstaltung verkommen ist. Wundert mich wirklich nicht. Ja, ich meine, das haben ja andere Leute auch schon gesagt, dass man viele von den Studenten, die da aufschlagen, so wie in Soziologie und so, sind alles Leute, die meinen, sie wissen schon alles. Ne? Eine Randbemerkung: In Australien wurde ja auch gewählt und da hat ein eher konservativer Kandidat überraschend ja nicht die Mehrheit bekommen, aber ist überraschend in eine sehr gute Position gekommen und wird wahrscheinlich die Regierung bilden. Ja, das nur so am Rande. Ich weiß ja gar nicht, ob das hier so erwähnt wurde, aber man spricht halt auch von mal wieder vom australischen Trump und ja, das Übliche, ne? Okay. Ja, dieser Artikel hier auf jeden Fall, die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Innenministerium will Ausspähen von Journalisten erlauben. Es geht im Prinzip darum, dass jetzt das Bundesinnenministerium einen neuen Referentenentwurf erdacht hat, wo man quasi den Geheimdiensten erlauben möchte, mehr Handhabe zu haben, was digitales, Ausspähen halt von Zeitungsverlagen und so angeht. Also, dass man irgendwelche Trojaner installieren kann oder solche Dinge. Oder irgendwie gucken mit Metadaten und so, mit wem die Leute telefonieren und diese ganzen Sachen. Und da gab es halt bisher natürlich eine hohe Hürde, weil ja, Presse halt eine Sonderstellung hat. Also quasi auch Geheimnisse halt eben hüten dürfen sozusagen und ihre Quellen schützen. Und das soll jetzt angegangen werden, zumindest von geheimdienstlicher Seite. Nein, Ja, doch. zumindest die Oh. Verwendung von solchen Sachen und die Beschaffung von solchen Sachen soll legalisiert werden. Sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Aber Es hat es ist vor allem auch schon. Einfluss auf Whistleblower-Sachen, ja, weil wir haben ja immer noch keinen Whistleblower-Schutz in Deutschland. Ja. Ja, was ich halt krass finde, ist, dass die Journalisten es sich jetzt rausnehmen, sich aufzuregen, halt, ne? Nachdem sie wochenlang mehr oder weniger dafür getrommelt haben oder Monate oder Jahre lang dafür getrommelt haben, dass der böse Hass und diese Sachen halt eingeschränkt werden und dass meinetwegen auch die Freiheitsrechte der Leute dafür eingeschränkt werden, bessere Überwachung, tralala. Und wenn sie es selber betrifft, ist es auf einmal pfui, pfui. Ich meine, es ist pfui, natürlich, wegen der Whistleblower, wegen der Anonymität von Quellen. Natürlich sollte Presse diese Möglichkeit haben, aber so ein kleines ironisches Lächeln kann ich mir nicht verkneifen, wenn ich mir die letzten Jahre Arbeit der Medien in Richtung Meinungsfreiheit angucke. Tja, ich meine, mit den Whistleblowern, das ist immer so eine Sache. Ich meine, ich weiß gar nicht, wurde über das vegetarische Sandwich vom Julian Assange in Deutschland überhaupt berichtet? Nee, es Weißt du, wurde also auch die im Leute verstehen, Chat was ich meine, eben, wenn ich das immer erwähne. genau, im Chat wurde eben sogar schon danach gefragt, ob das bitte mal einer erklären könnte. Ja, Julian Assange Das ist kann im auch nicht. Endeffekt nicht an seinem eigenen Gerichtsprozess im Endeffekt im Moment teilnehmen, weil er anscheinend eine Lebensmittelvergiftung hat. Und kurz bevor er diese Lebensmittelvergiftung bekommen hat, war Pamela Anderson bei ihm zu Besuch und hat ihm ein veganes Sandwich mitgebracht. Das wurde medial noch publiziert. Da kann man drüber denken, was man will. Ich sag's nur. Er wird ja wegen 17 Anklagepunkten soll er ja zur Rechenschaft gezogen werden in Amerika, und in England soll er ja wegen dem Bail-Jumping quasi prozessiert werden. Und da kann er jetzt. Und in Schweden wollen sie ihn doch auch wieder haben. Wegen der Lebensmittelvergiftung. Ja. In Schweden wollen sie ihn doch auch wieder haben. Haben die da das wieder aufgenommen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe das nur mit der Pamela Anderson mitbekommen. Ja. Wer trifft sich auch mit Pamela Anderson? Ja, die Pamela Anderson ist halt eine jahrelange Unterstützerin von ihr gewesen. Und dann bringt sie ihm vergiftetes Sandwich mit, oder was? Aber ja, ist halt eine interessante Sache. Sehr, sehr seltsam. Die alte Lederhandtasche. Veganes Sandwich. Hm. Der Herr Dieringer. Hä? Ja, wer hat das eingereicht? Es ist schon bemerkenswert, wie oft Propagandisten des Hashtags nicht ohne mein Kopftuch in ihren Tweets die Formulierung eure Gesetze nutzen. Und das gilt umso mehr, als sich darüber hinaus viele vergleichbare Inhalte ohne diese konkrete Formulierung finden. Bedenklich. Und dann habe ich hier noch mal ein paar Sachen. Von einer Sex-Sales immer schon überall Mentalität wollen uns etwas über Personen erzählen. Perversion. Ach, Perversion ist erst zu klein bei mir. Alle Gesetze sind vollkommen eure und sprechen nur euren niedrigen Gelüsten. Nicht ohne mein Kopftuch. Ja, vielleicht. Ihr kennt nicht mal eure Gesetze. Religionsfreiheit und wollt uns verbieten, den Islam zu leben? Ihr seid diejenigen, die Gesetze brechen. Hashtag nicht ohne mein Kopftuch. Wir als muslimische Community lassen uns nicht von so einer Situation beeinflussen. Wir machen weiter. Ihr könnt im Parlament sitzen und eure Gesetze, die Rassismus ausprägen, ruhig weiter einfügen. Kleinen Mädels das Tragen eines Kopftuchs verbieten. Wo sind eure Gesetze zum Schutz der kleinen Jungs vor euren pädophilen Priestern? Kümmert euch um eure Angelegenheiten. Wo sind eure Leute, die kleinen Jungs vor der Beschneidung? Religionsfreiheit. Andere sollen sich an eure Gesetze halten. Aber wenn die Gesetze euch selber im Weg stehen, dann abschaffen oder beziehungsweise Ausnahmeregeln schaffen. Hier könnt ihr gegen das Kopftuchverbot stimmen. Open Petition irgendwas. Definiere mir hier und jetzt die universellen Kinderrechte. 100.000 Abtreibungen im Jahr. Die Gesetze nicht gut genug. Ihr habt doch selbst keine Ahnung, was die Rechte sind. Warum sind denn eure Gesetze permanent einem Änderungsprozess unterworfen? Demokratie. Demokratie, AR Heidere. Mag sein, nichtsdestotrotz würde ein solches Gesetz gegen das Grundgesetz verstoßen, Artikel 4 Absatz 1 zu 2 und gegen das Gesetz über die religiöse Kindererziehung, Paragraph 1. Auch wenn ich Ihnen kaum glaube, sind es eure Gesetze, die es nicht erlauben. Alles unaufrichtige Menschen, die sich gegen ihr eigenes Gesetz widersprechen. Religionsfreiheit gebrochen, Erziehungsrecht gebrochen. Ihr nehmt alles so hin, wie es euch passt. Ihr vertritt eure Gesetze. Dabwi kennt ihr sie nicht einmal. Ja, so viel dazu. Tja, ich weiß ja nicht, wie viele Leute sich eine Bild gekauft haben, um eine Kippa auszuschneiden und sich die auf den Kopf zu setzen. Aber das war ja auch eine Aktion, ne? Ja, es war ja auch Al-Quds. Oh, passt direkt dazu. Ja, im Endeffekt, die Überschrift ist etwas, ist sehr clickbaity. Google steps in to stop Jews ruining Hollywood. Im Endeffekt geht es darum, Moment ist fast das Gleiche. Tja, also es gibt ja diese Verschwörungstheorie, dass halt die jüdische Weltverschwörung, was auch immer, halt Hollywood ruinieren würde. schon seit den 30er Jahren. Und ich meine, es gibt halt viele, viele reiche Investoren, die jüdische Wurzeln haben, whatever. Ja, aber es ist halt so eine Sache. Und es gibt ja dieses Autocorrect bei Google. Wenn man Sachen eintippt in die Suchmaschine und tippt zwei, drei Worte ein, dann werden einem Suchanfragen vorgeschlagen. In der Regel andere Suchanfragen, die Leute oftmals eingetippt haben. Und ja, im Endeffekt hat Google jetzt alle Referenzen, die irgendwas mit Jews und Running Hollywood zu tun haben, aus diesem Algorithmus rausgenommen, absichtlich, nachdem es sehr viele Beschwerden gab. Ja, das ist auch eine etwas ältere Meldung, aber die ist jetzt nochmal kontrovers diskutiert worden. Deswegen wollte ich die nochmal raufbringen. Ja, weil die ganze Zensurdebatte, ich meine, man kann das verstehen, ähnlich, sage ich jetzt mal, wenn man schreiben würde, ja, keine Ahnung, ist Leben Aliens in der hohlen Erde, wenn man solche Suchanfragen irgendwie nicht unbedingt, wenn man die ein bisschen runterrankt, das kann ich ja verstehen, aber das ist halt die schleichende Erosion der Meinungsfreiheit, die schon seit einigen Jahren uns begleitet und jetzt sind wir halt auf einem Niveau angekommen, dass so Sachen wie Shadowbanning oder dass Sachen einfach gerankt werden nach total seltsamen Kriterien. Ich erinnere ja, nur an YouTube, wo wir uns jetzt auch gerade befinden. Da gibt es ja auch einen Trending-Tab. Haben die denn jetzt irgendwas geschrieben? Ich würde jetzt mal wirklich gerne fragen, wer benutzt das überhaupt? Weil da werden ja Sachen angezeigt, die sind wirklich, ja, schlecht ist ein nettes Wort dafür. Und auch die Kriterien dafür, es wurde jetzt in mehreren Untersuchungen auch festgestellt von verschiedenen YouTubern, das war auch so eine Sache auf YouTube gerade, wie funktioniert der Trending-Tab überhaupt, dass da halt, ja, irgendwelche Fernsehsender und irgendwelche Networks sehr stark bevorzugt werden. Ja, dass beispielsweise ein Video von einem Fernsehsender, was 10.000 Views bekommt, ja, schon im Trending-Tab erscheinen kann, währenddessen irgendwelche Videos, die von sehr kleinen YouTubern sind, die vielleicht so viele Follower haben wie wir, und das hat 100.000 Aufrufe oder sowas, das erscheint nicht im Trending-Tab. Ja, das müsste erstmal 2 Millionen oder sowas bekommen, um da zu erscheinen. Ja, also diese Sache, das ist auch eine Beschneidung der Meinungsfreiheit und das ist eine schleichende Beschneidung der Meinungsfreiheit und da leben wir schon alle drin und ja, aber werden denn da jetzt wirklich die Suchergebnisse geändert oder geht es nur um diese Autovervollständigung? Die Suchergebnisse werden auch nach unten gerankt. Ja, okay. Da ist auch das typische Fact-Checking, es kommen erst halt die Seiten, warum ist diese Conspiracy Theory eine Idiotie, aber im Autocomplete erscheint es gar nicht mehr. Ja, auch ja gut, wenn man das ist halt ja egal, das kann man ja eingeben, aber da gibt es ja auch genug Leute, die sich drüber aufregen, was da im Auto kommt. Bei den Suchergebnissen ist es ja auch so, dass da halt mit gewissen Schlagworten gewisse Sachen gemacht werden. Ein anderes Beispiel, wenn man eins von diesen Schlagworten beispielsweise als Videotitel benutzt, ja, dann wird man auch von den Algorithmen raussortiert, ja, und erscheint nicht mehr bei den Recommended Videos an der Seite oder sowas. Ja, das ist halt eine Zensur, der wir jetzt schon unterliegen. Ja, ob wir es wollen oder nicht. So ist es immer. Aber trotzdem haben wir immer lustige Showtitel. Kriegen wir ja trotzdem hin. Also, nächstes Thema. Messerattentäter in Kawasaki. Ein Einsiedler, der ausrastet. Oh Gott, gehen jetzt die Hikikomoris Postal oder was? Genau, um so einen Fall geht's. Ich habe das hier aber nicht angeschleppt, weil das Japan ist oder weil das irgendwie ein Mordfall ist mit Messern, sondern weil ich die ARD hier absolut, also Martin Fritz, ARD Studio Tokio, geht gar nicht, was du hier machst. Also, ein 51-jähriger Mann hat ein 11-jähriges Mädchen und einen 39-jährigen Vater mit einem Messer getötet. Ist an einen Ort gegangen mit Schulkindern und hat da um sich gestochen. Danach hat er sich selber umgebracht. Der Typ war einer dieser Hikikomori, also der Leute, die, oder wie die Tagesschau hier schreibt, er lebte isoliert. Wo war es denn da? Arbeitete nicht und vermied Menschen. Auch mit seinen Pflegeeltern, er lebte mit seinem Onkel und dessen Frau unter einem Dach, sprach er nicht. Die Tante kochte Essen für ihn, er holte sich aus dem Kühlschrank und aß alleine in seinem Zimmer. Und dann hat man da drunter in dem Absatz ein Gespräch mit Takayuki Harada, Professor an der Uni in Tokio. Der hat bei NHK gesagt, dass Hikikomori eher als 20- oder 30-Jährige aggressiv sind. Und daher kann man bei diesem über 50-jährigen Täter auf einen übersteigerten Geltungsdrang schließen. Wir müssen aufklären, warum sich so viel negative Energie in ihm aufgestaut hatte. Finde ich eine gute Aussage dazu. Also er sagt erstens mal nicht, dass diese Leute grundsätzlich aggressiv sind, weil das glaube ich auch nicht. Und er sagt auch, dass man bei dem Einzelfall drauf gucken muss, wie man das da zu beurteilen hat. Und dann kommt halt der Spaß, nämlich wenn du mal bitte in den ganz runter zum letzten Absatz gehst, scrollst. Der Amoklauf hat auch die Regierung alarmiert. Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi kündigte Hilfsmaßnahmen für Hikikomori-Eltern an. Allein wegen des starken Mangels an Arbeitskräften kann es sich Japan nicht leisten, über 1 Million Hikikomori zu ignorieren. Und nach dem Gedankenstrich kommt dieser Satz, für den ich den Autor wirklich abgrundtief verachte, von der Gefahr, die von ihnen für andere ausgeht, ganz zu schweigen. Man stellt sich das einfach mal mit einer anderen Gruppe vor, wo ein Angehöriger was Böses tut. Und dann sagt man, ja, er ist allein wegen des starken Mangels an Arbeitskräften kann es sich Europa nicht leisten, über 1 Million zu ignorieren, von der Gefahr, die von ihnen für andere ausgeht, ganz zu schweigen. Ne? Das finde ich wirklich unter aller Sau. Weil auch das Hikikomori-Tum, das ist ja nicht ausgesucht. Das sind Menschen, die mit dem Druck in Japan nicht zurechtkommen, mit dem ganzen, ja, diese Enge, dieses wenig Privatsphäre, dieses ganze Zeug, die deswegen sich in ihre Höhle zurückziehen. Und dann denen irgendwie eine Gefahr, die von ihnen für andere ausgeht, nachzusagen. Als wäre dieser eine Typ irgendwie, also das ist wirklich Doppelzüngigkeit vom Feinsten. Also ich meine, gut, die Sache mit den Ersatzeltern, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ja, das hat nichts mit Adoption oder so zu tun. Aber ich muss schon sagen, ein Pflegedienst für die 80-Jährigen sollte bestellt werden. Und allein die Tatsache, dass halt fremde Personen ins Haus kommen, war ein absolutes psychisches Problem für den. Und der ist deswegen ausgerastet. Ja gut, ich meine, es gibt sehr starke kulturelle Unterschiede, ja, und das mit den Hikikomori, das darf man nicht unterschätzen, ja, aber ich frage mich da direkt, okay, haben da noch so andere Faktoren vielleicht eine Rolle gespielt, so Psychopharmaka vielleicht oder sowas? Es geht ja eigentlich nicht um den Fall, es geht von dieser unsagbaren Verallgemeinerung im letzten Satz, weil sonst kriegen wir doch ständig von den Medien... Das war wohl nicht der Auslöser dieser Tragödie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir kriegen doch sonst ständig von den Medien gepredigt, man dürfe nicht verallgemeinern. Und dann kommt so ein Satz, so ein Nebensatz in einem unwichtigen Bericht, wo sich mir der Magen umdreht. Geht euch das nicht so? Christliche Rocker vor Gericht, oh yeah. Ja, also zu dem Ding eben, um das eben nochmal zu beantworten, jetzt wo ich mich entmutet habe, ja, also ich finde es auch ein bisschen heftig, zumal auch heute schon wieder so ein Ding war im WDR irgendwie, wo sie irgendwem da mit der Staatsanwaltschaft gedroht haben, der halt zu irgendeinem Beitrag da irgendwie geschrieben hat, so, ja, wenn ihr euch die Leute ins Land holt oder so, also es war halt schon so ein Ding, aber er hat da jetzt auch... Das war im Zusammenhang mit einem Schulbrand in Nordrhein-Westfalen. Und zwar haben da an 2 Tagen hintereinander 2 Schulen gebrannt. Und jemand hat dann halt das mit der Einwanderung verknüpft. Und daraufhin, aber eigentlich mit harmlosen Worten. Also es ist keinesfalls irgendwas da dran gewesen, wo man jetzt sagen könnte, das war ganz klar Volksverhetzung. Und ich denke, das würde auch vor keinem Gericht standhalten. Aber der WDR hat halt mal mit dem Gericht gedroht. Ja, genau. Und... Vor so einem Hintergrund finde ich das halt auch, ja, Mutmaßerei da irgendwie, bei solchen Sachen ist das wieder okay. Oder, aber ich habe es jetzt hier in einem ganz... Ne? Das kennen wir ja auch schon mit der Incel-Ideologie. Ich habe das jetzt hier in einem ganz kleinen Kreis gesehen. Mein Kumpel, der hat ja vor ein paar Wochen, ist er in Gerangel mit 2 Hunden rein und der Inhaber von dem anderen Hund hat ihn geschubst und der hat halt Osteoporose und hat sich dabei die Hüfte gebrochen und so weiter und so fort. Und inzwischen wird halt erzählt, er sei von arabischen Jugendlichen zusammengeprügelt worden hier im Viertel. Also wie diese Sache entstanden ist, weiß ich nicht, aber es ist halt auch, alles wird dann sofort mit diesem Thema belegt. Das geht mir auch extrem auf den Sack. Ja, ist schon richtig. Also kann man sich halt generell verkneifen. Ne? Also hier geht es jedenfalls um diesen Herrn hier. Das ist ein ehemaliger Moslem, der in der Justizvollzugsanstalt zum Christentum konvertiert ist und jetzt christlicher Prediger ist und halt irgendwie ja so eine Rockergruppierung angeführt hat, wie das hier in diesem Ding heißt, und dann auch auf irgendwelche Leute dann da losgegangen ist. Also ja, und deswegen ist er jetzt wieder vor Gericht wegen so einem Angriff. Und also zum einen finde ich das halt ja schon lustig, dass jetzt irgendwie, ja, was heißt lustig, also irgendwie ist es bemerkenswert, irgendwie das, also das wäre halt so ein Fall, wo du dich normalerweise draufstürzen könntest, dann kannst du hier, siehst du, die Christen sind auch so schlimm, so, die machen auch irgendwas hier, aber im Endeffekt, ja, den Typen haben wir uns ja quasi auch importiert, also im Endeffekt, ist das ja nicht jemand, der irgendwie jetzt... Die Konnotation hier, christlicher Rocker vor Gericht, ich meine, natürlich ist der Sinneswandel, dass er konvertiert ist, ist bemerkenswert, ja, und ist erwähnenswert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn es um Osman-Germanica oder sowas geht, da wird ja nicht irgendwie gesagt, okay, muslimische Rocker vor Gericht oder so. Also nur, was das Framing angeht, wollte ich das nur mal bemerken. Ja, aber ist vielleicht auch, weil christlicher Rocker halt irgendwie, ist ja eine sehr merkwürdige Zusammensetzung. Also da verstehe ich schon, dass das so ein bisschen newsworthy ist, dass man das in die Headline schreibt und sagt hier. Ja, ich meine, wo ich das erste Mal gelesen habe im Vorbeifliegen, habe ich das auch irgendwo gelesen, dachte ich mir, das wäre irgendwie so ein Priester von so einer Megachurch in Amerika, der halt während der Predigt irgendwie Rock'n'Roll spielt, irgendwie sowas. Nee. Aber ist auch bemerkenswert, aber noch nicht so langweilig. Aber Christenrock. Ja. Hey, wir bewachen deine Bude die nächsten Jahre hier. Du gibst uns 10% und Jesus liebt dich. Oder was? Wahrscheinlich, ja. Ich meine, im Endeffekt sind die meisten Rocker-Dinger nur Tarnung für Kleinkriminalität oder Großkriminalität. Ja, in diesem Fall halt so ganz komische Sachen. Also zum Beispiel scheint er ja auch irgendwas mit diesem Herrn hier zu tun gehabt zu haben. Das ist hier der Schweizer Prediger und mit YouTube-Kanal Gott weiß es, der auch bei dieser Verhandlung jetzt hier interviewt wurde, und er sagt dann irgendwie so, also ich spiele das jetzt nicht ab, weil das alles mit Musik unterlegt ist und ich will nicht, dass wir da irgendwie dann Ärger kriegen. Auf jeden Fall sagt er dann halt so... Der war früher auch ab und zu mal bei uns im Chat, aber den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ja, stimmt, ja. Er sagt dann halt auch so, dass das mit ihm irgendwie auch was zu tun hätte, diese Sache, aber das wird aus diesem Beitrag überhaupt gar nicht deutlich. Also er wurde ja auch irgendwann mal angegriffen, dass das dann wahrscheinlich auch dieser Typ irgendwie war oder einer von seinen Anhängern oder so. Scheint mir so zu sein, aber es wird in diesem Beitrag von Sat.1 jetzt nicht deutlich, wo da der Zusammenhang besteht. Aber ja, es scheint auch irgendwie damit zu tun zu haben, sonst wäre er ja wohl nicht da gewesen. Also ja. Ja, und hier in Schottland wurde jetzt so eine Untersuchung abgeschlossen. Da geht es um einen großen, jahrzehntelang andauernden Kindesmissbrauchsfall. Und der ist halt ziemlich interessant unter dem Gesichtspunkt zum einen, dass es hier mal wieder um Ordensfrauen ging, die diesen ganzen Kram da angeleiert haben. Weil, ja, es ja auch häufiger irgendwie immer so dargestellt wird, als wäre das irgendwie nur so ein Ding, womit irgendwie irgendwelche Priester halt zu kämpfen hätten, obwohl die hier bei dieser Sache halt auch nicht gut wegkommen. Also es soll da auch irgendwelche Vermittlungen gegeben haben, dass die Frauen den Priestern da irgendwelche Kinder zur Verfügung gestellt haben und so. Also richtig, richtig heftige Sache. Und sie beschreiben hier in diesem Artikel hier auch, dass das wohl, also die neuen Leute, die Ja, die wurden dann halt reingeführt in dieses System irgendwie und das hat sich halt alles so weitergetragen, irgendwie von Generation zu Generation. Also es ging halt mehrere Jahrzehnte. Und die haben halt ganz heftige Disziplinen da auch gehabt in diesen Internaten und diese ganze Motto von dem Ding war irgendwie, wo stand das hier? Also war quasi das genaue Gegenteil von dem, was sie da gemacht haben. Geduld, Gastfreundschaft, Liebe, Respekt, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Das war das die zentralen Werte des Ordens, die sie da irgendwie hochgehalten haben. Und unter dem Ding, da haben sie die Leute halt ganz heftig gezüchtigt. Also ja. Ja, als jemand, der auch ein paar Jahre in einem katholisch geführten Heim verbracht hat. So schlimm war es nicht, aber da haben die Kinder auch keinen Spaß gehabt. Ja, man kann ja wirklich langsam nur noch von einem britischen Problem reden. Es gibt ja jetzt aus jeder größeren britischen Stadt mit mehr als 20.000 Einwohnern irgendeine Story von irgendwelchen pädophilen Ringen mit Tausenden von Opfern und Hunderten von Tätern, die jetzt nach und nach verurteilt werden. Ja, also ich kann die Liste gar nicht mehr runterrattern. Ja, es sind über 10 Städte, die ich runterrattern könnte. Ja, von Rotherham, das war ja der größte Ja, erste. da geht's jetzt Und das aber. Problem, an der ganzen Angelegenheit ist, es sind ja teilweise irgendwelche pakistanischen Gangs, es sind teilweise irgendwelche anderen ausländischen Sachen, aber es sind auch ganz viele Briten. Und es sind Leute aus der Kirche, es sind Leute von dem NHS, es sind Leute von den Gesundheitsbehörden NHS und es sind halt Leute aus dem Medienbusiness. Ich erinnere nur an Savile. Es ist Ja. Ja, aber in wirklich dem Fall geht es auch ekelhaft, nicht wie man nur mehr um davon jetzt sehen kann. sexuelle Immer mehr. Sachen, sondern es geht halt generell um Misshandlungen halt. Also, dass sie die Leute da halt, dass sie sich nicht umziehen durften, wenn sie ins Bett gemacht haben und solche Sachen. Also. Ja, und das, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch noch rauskommt, dass da irgendwelche anderen Sachen passiert sind, weil das ist wirklich, was da sich für Abgründe auftun in England. Da, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das einfach nur Korruption war oder einfach diese britische Stiff Upper Lip, dass man einfach nichts sagt und weitermacht. Das glaube ich Aber jetzt das. nicht, weil diesen Kram mit der Kirche hatten wir ja hier mit diesem, was war das? Dieses Ding da in Bayern, mit den, waren die taub oder? Ich glaube, die waren taub. In diesem Kloster da für Taube war das, glaube ich, irgendwie. Das war doch auch so ein Riesending, was über Jahrzehnte Ja, ich irgendwie meine, so, ging. solche Sachen passieren überall. Das ist traurig genug. Aber gerade aus England, es ist ja jeden Monat höre ich irgendeine neue Sache, wo ich Aber Price, denke, sei mal doch mal ehrlich, England. Ja? das war Schottland Marrying jetzt, inside oder? the island since 1066. Fällt dir was auf? Ja, auf jeden Fall, das ist hier Neues von der Frankfurter Schule. In diesem Fall die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft. AIWK. Was hat der Islam in der Wissenschaft zu suchen? Ja. Naja, islamische Wissenschaft halt, wahrscheinlich alternative Fakten oder so. Habt ihr das mit dieser Hadithen-App mitgekriegt? Es gibt jetzt auf Google, kannst du dir die Hadithen aus den letzten 20 Jahren runterladen. Und sie haben, erst hat Google es wieder gesperrt wegen Antisemitismus, aber dann haben sie es ein bisschen gereinigt. Und jetzt kannst du dir halt die wichtigsten religiösen Entscheidungen der letzten 20 Jahre da runterladen. Man vermutet, dass irgendwie die Muslimbruderschaft hinter der App steckt. Europaweit jetzt für alle verfügbar, ob Salman Rushdie oder wer auch immer. Okay. Haditen, du meinst hier Fatwas. Ach, Fatwas. Fatwas, sorry. Fatwas, es tut mir sehr leid. Ui, jetzt kriege ich sicher Ärger. Ja, Ja, ist stimmt. egal. Ich glaube, Hadithen unsere sind muslimischen die Zuschauer werden dir nochmal Ausprägungen des vergeben, ja. Koran und Fatwas sind die Entscheidungen der religiösen Würdenträger Ja. praktisch zu Fragen des Lebens. Genau, mich hat letztens auch einer kritisiert, weil in meiner Twitter-Bio irgendwas von Kufar steht und er meint, Kufar wäre die Mehrzahl oder so. Und ich habe dann auch nur gedacht, ist mir doch egal. Du bist halt ein Kuffier. Ja, alles klar. Das ist hier der Hackathon. Die islamischen Leute hier machen einen Hackathon. Und da wird dann jetzt hier die Gerechtigkeit hier was irgendwie für Justice. Hackathon Hack for Justice. Da wird die Gerechtigkeit hier gehackt. Ist Auf es jeden wieder Fall. so eine Wikipedia-Editierveranstaltung oder was? Steht jetzt hier nicht explizit drin, ne. Aber das waren, sie hießen doch auch so Feminist Hackathon. Aber Ja, stimmt. Ja, jetzt wo du Prototypen sagst, ja. und Projektideen hört sich ja nach was anderem an. Ja, Vorher gab genau, also. es eine Challenge gibt's. Okay. Wir könnten uns eigentlich anmelden, oder? Ja, es ist ja Ja. meistens, also ich bin nicht in Frankfurt und ich will auch nie wieder hin. Andere Leute sind manchmal in ja, Frankfurt. andere Leute. Es hat eine Schießerei in einem Imbiss an der Konstablerwache gegeben letzte Woche. Da wird jedem Weltraumaffen, der weiß, wovon ich rede, Angst und Bange. Okay. Ist das in der Nähe vom Five Guys oder wie? Nee, das war, wir waren in einem der größten Imbisse in Frankfurt-Essen, da, als wir uns da getroffen haben. Und ich denke mal, dass das der war. Okay. Ja, Aber auf jeden letzte Fall, Woche. diese Hackathons, das gibt es jetzt halt, das ist halt eigentlich so ein Begriff für, man trifft sich irgendwie, man schließt sich halt für ein paar Stunden irgendwie ein und arbeitet irgendwelche Konzepte oder irgendwelche, baut irgendwas zusammen oder so. Das hatten wir ja, glaube ich, auch bei der Republika mit diesem hier Brustpumpen-Ding irgendwie. Das war ja auch so ein Vortrag, der da lief mit Hackathon. Und ja, hier geht es halt um Gerechtigkeit für den Islam. Ja, aber was, ich verstehe nicht so ganz, es geht ja offensichtlich darum, Prototypen für Programme im weitesten Sinne zu entwickeln. Jetzt verstehe ich aber nicht, was sind denn islamische Programme? Was? Naja, für Gerechtigkeit. Wahrscheinlich so Sachen, die wir gerade da gelesen haben, als ums nicht ohne mein Kopftuch ging. Ja, Was ist mit euren okay. Gesetzen? Ja, aber was, ich kann mir beim besten Willen irgendwie aus einer irgendwie Koran oder Hadithen oder Fatwa-App nicht viel vorstellen, was irgendwie Moschee-Tetris oder so. Keine Ahnung. Naja, Gerechtigkeit halt. Also man muss sich wahrscheinlich zusammensetzen und sich überlegen, was man noch alles fordern kann oder so. Oder umframen halt zur Gerechtigkeit, weil das haben wir ja auch gelernt bei unserem letzten Republika-Sonderstream. Dass Identitätspolitik nur Rechte machen und alle anderen Leute, bei denen geht es nur um Rechte. Also um die andere Sorte von Rechten. Und der neue Cicero hat hier wohl so ein Schwerpunktthema mit Jagdstimmung an deutschen Universitäten. Professoren missliebiger Meinung werden an den Pranger gestellt. So gerät die Freiheit der Lehre in Gefahr. Ja. Also finde ich zum einen schon mal gut, dass sich der Cicero mal wieder solchen Sachen annimmt, die wir ja hier auch hin und wieder bei uns haben in kleinen Prisen, weil da gibt es ja andauernd auch irgendwelche Sachen, die da ablaufen in deutschen Universitäten. Und ich hatte zu diesem Thema auch eine Diskussion bei Twitter und ich bleibe da eigentlich bei, dass auf dieses Ding von wegen so, ja, das ist alles Amerika, so, das schwappt jetzt zu uns rüber, da lasse ich mich nicht ein. Also tut mir leid. Also das kann gut sein, dass es an diversen Universitäten in Deutschland alles ruhig und friedlich irgendwie abläuft und da kein Schwachsinn irgendwie ist, aber in irgendwelchen größeren Städten oder so. Und irgendwelchen Universitätsstädten jetzt generell von den Großen, da ist mit Antifa und irgendwelchen Kram, das war einiges am Kochen. Und ich Wir beobachte haben das doch ja. gerade, wir haben doch gerade eine Geschichte, ich glaube in Dresden oder Leipzig, schlag mich, ich weiß es nicht, wo eine Bibliothekarin der Universität sich als parteilose Kandidatin auf die Liste der FDP, AfD, ja. AfD hat schreiben lassen. Und jetzt fordern Studenten da ihren Kopf, weil sie sich halt unsicher fühlen in der Bibliothek, Faschismus und so. Und jetzt haben sie die Bibliothek auch besetzt. Und haben irgendwie, also fordern, dass diese Frau halt ihren Job verliert, weil sie die Frechheit besessen hat, ihr Wahlrecht auszuüben. Ja, und dieser ganze Kram mit irgendwelcher geschlechtergerechten Sprache und so ein Zeug, das sehe ich halt auch schon seit mindestens seit 2013 da am Rumwandern. Und zu dem Zeitpunkt Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das alles in Amerika so riesig gewesen wäre und erst hier irgendwie rüberschwappt oder so, zumal diese gendergerechte Sprache ja sowieso so ein deutsches Ding ist. Was in meiner, hier in diesem Buch von der, was ich bei der Crenshaw mitgenommen habe, stand das ja quasi auch drin, dass das eine deutsche Sache ist mit der geschlechtergerechten Sprache. Also im Englischen brauchen sie es ja nicht so. Dieses ewige drüber aufregen, dass alles Ja, irgendwie. deswegen haben die hier die Preferred Pronouns erfunden, weil die das nicht so brauchen. Mir ist übrigens eine App eingefallen, eine islamische. Für die Gerechtigkeit könnte man so eine App, die bei muslimischen Männern alle Darstellungen von Frauen im Internet mit so einer Burka überlegt. Nur so mit so Schlitzen. Für die Also Gerechtigkeit. zwangsweise, damit die Gerechtigkeit für ihre Frauen und die Frauen im Internet gegeben ist. Fände stelle ich mir besonders lustig vor, wenn die auf Pornoseiten surfen. Also traurigerweise wird sowas wahrscheinlich sogar geben. Ich hatte ja hier mal die eine App vorgestellt aus Saudi-Arabien, die Wächter-App, ne, wo alle Bewegungen der Frauen quasi an die App gesendet werden und alles immer genehmigt werden muss, wenn die irgendwas machen wollen. Also es würde mich nicht wundern, wenn es sowas leider gibt. Da haben wir einfach die absolute Sprachbarriere, die doppelte Sprachbarriere von der gesprochenen Sprache und von der geschriebenen Sprache, dass wir einfach nicht den Einblick haben, was da alles passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt, leider. Kann die Kirche in England vielleicht mal die Finger von den Kindern lassen? Jetzt schon wieder. Ja, das ist ein Vorhin interessanter war aber Fall. Schottland, ne? Vorhin war Schottland, nicht England. Genau, das Für ist mich England. sind die Inselaffen, die Briten, die hasse ich sowieso. Ja, also der konkrete Fall, hier geht es um eine Schule, eine Grundschule, wo ein achtjähriges Kind, ja, mit Antrieb der Eltern quasi den Wunsch geäußert haben, hier, ich würde gerne transsexuell werden. Und es gibt, die haben das gemacht, weil es ein Programm gibt in England, das das unterstützt einerseits, und es gibt ein Programm von der Church of England, also von der britischen Staatskirche, die ja, das auch noch mal weiter fördert, ja, und daraufhin, dass diese Dame, also dass die Mutter von dem Kind das beantragt hat, musste die Schulleiterin im Endeffekt ein ganzes Beraterteam in die Schule sich schicken lassen, ja, und dann gab es für die ganze Schule Kurse, wie ist das mit Transsexualität und so weiter und so fort, weil das Kind halt in einer sicheren Umgebung sein musste, ja, und es ist im Endeffekt, weil ein Elternteil von einem Kind das verlangt hat, wurde die ganze Schule über Transsexualität aufgeklärt in dieser Altersklasse. Ja, und die Church of England hat da auch ein ganzes Programm für, was hier eingeblendet wird. Wieder bei der Wayback Machine ist es viel schöner mit schönen Bildern und allem Möglichen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass, um es kurz zu fassen, alles muss unterstützt werden. Es steht ein Fonds zur Verfügung von 7 Millionen Pfund pro Jahr, wo quasi Berater in Schulen verschickt werden, die unter der Aufsicht von der Kirche stehen, um diese Beratungsdienstleistungen durchzuführen. Und Lehrer sollen halt in gewisser Art und Weise mit den Schülern umgehen. Eine wichtige Priorität ist, wenn ein Kind sagt, dass es Transgender ist oder sich als Transgender fühlt, dann kann es quasi schon mit 8 mit der Hormontherapie beginnen und die Schule unterstützt das auch. Aber es muss sichergestellt werden, dass die anderen Schüler davon nichts mitbekommen. Also einerseits müssen die Schüler geschult werden, was passiert da alles, aber die dürfen nicht wissen, ja, welchen Schüler betrifft das denn jetzt überhaupt? Was ich sehr, sehr seltsam und sehr dystopisch finde. Ja, und es gibt auch eine Richtlinie dafür. Ja, die Person, die da das Ganze veranlasst hat, also das Kind von dem Elternteil, das das Ganze veranlasst hat, das ist auch, den Namen weiß man nicht, weil es halt gegen das Gesetz ist, das zu sagen. Und es ist extrem umfangreich und es wird sehr stark kritisiert, weil, wie gesagt, diese ganzen Schulungsprogramme werden angeboten, aber es wird ein sehr großer Teil bei der medizinischen Ausbildung außen vor gelassen. Ja, es wird zum Beispiel sehr stark darauf eingegangen, wie diese Hormone den Körper beeinflussen und welche Hormone benötigt werden für Frauen oder also für Mädchen oder für Jungen. Wie gesagt, ab einem Alter von 8. Und es wird auch weiterhin beschrieben, wie die verschiedenen Stufen der Behandlung sind. Es gibt die erste Stufe für, also da ist, ich rezitiere das jetzt auch nur so teilweise aus dem Gedächtnis, es gibt eine Stufe für Teenager, die noch nicht in der Pubertät sind, und dann gibt es die zweite Stufe für Teenager, die in der Pubertät sind. Und wenn die und in der zweiten Stufe gibt es eine unterschiedliche medizinische Behandlung, und wenn diese durchlaufen wird, die ist mit dem Alter von 16 abgeschlossen, dann ist, egal ob Männlein oder Weiblein, ist der Mensch halt fürs ganze Leben steril. So, und das ist quasi beispielsweise eine medizinische Nebenwirkung, die in diesem ganzen Unterrichtsschulungsmaterial einfach nicht erwähnt wird. So. Ja, das ist eine Sache, die sehr in der Kritik steht und die ich auch sehr kritisiere. Ganz abseits davon, dass sich da einfach total in das Privatleben der Leute eingemischt wird und da halt quasi die gesamte sexuelle Fortbildung, die ja in der Schule stattfinden soll, aber nicht unbedingt im Alter von 8 Jahren oder ab 8 Jahren. Ja, also ja, das ist eine sehr, sehr seltsame Entwicklung, und ich hoffe einfach nur, dass das Kind keine lebenslangen Folgeschäden davon trägt und Naja. Mit 8. Ich habe schon geschildert, dass es wahrscheinlich der Fall sein wird. Wenn es jetzt mit 8 Jahren die Hormontherapie anfängt und mit bis 16 die zweite Stufe durchzieht, ja, dann hoffentlich, dass es die Entscheidung nicht bereut. Und Kinder, auch diese Sache mit dieser Sonderrolle, wenn Kinder davon Wind kriegen, das wäre nicht das erste Mal, dass Kinder irgendwas tun, um im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwelche Sachen. Ich bin eine ganz besondere Blume in Gottes Garten. Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Und es hat ja einer vor kurzem irgendwie auch einen Kommentar geschrieben, von wegen, ja, wie das aussieht mit der Religion und mit dieser ganzen Klimasache und mit der Gendersache. Und hier finde ich das sehr interessant, dass halt von der religiösen Seite, von der offiziellen Seite von der Diözese oder wie auch immer sie in England heißt, dass da quasi das als Marschbefehl gegeben wird, dass so progressiv damit umgegangen wird, was halt schon sehr krass ist für eine Kirche. Ja, und der Einfluss der Kirche und das Schulsystem, und ich meine, das ist ja auch ein Steckenpferd von dir, Chris, deswegen dachte ich mir, dass es auch eine Story ist, die für dich interessant ist. Ja, viele Männer wenden sich an Opferschutzbeauftragte. Ja, genau. Es wurde jetzt hier so eine neue Anlaufstelle geschaffen in Nordrhein-Westfalen, und das ist halt eine Anlaufstelle, wo man wegen allen möglichen Dingen halt hingehen kann, aber auf jeden Fall haben sie halt gemerkt, dass es da einen Anteil von 47% der Leute gibt, die auf jeden Fall Männer sind, und damit hätten sie halt nicht gerechnet. Ja, ich hätte damit schon gerechnet. Und ja, bei vielen von denen geht es halt auch um, also geht halt auch um häusliche Gewalt und solche Dinge. Aber nicht nur, also es sind jetzt nicht die ganzen 47%. Aber auf jeden Fall waren sie halt davon verblüfft, dass das ja so eine große Anzahl ist, und das schieben sie, wie hier steht, darauf, dass es eine anonyme Anlaufstelle ist und die jetzt auch quasi kein eigenes Gebäude hat oder so, sondern in so einem anderen Gebäude mit drin ist, wo man jetzt also keiner weiß irgendwie, wenn die Leute da reingehen, dass sie dann da jetzt auch hinwollen zu dieser Beratungsstelle. Und ja, sie stellen jetzt hier halt fest, dass es auf jeden Fall einen Bedarf an Männerhäusern geben würde, die es ja fast noch nirgendwo gibt. Und ja, ein Betroffener habe gesagt, Männer sind Opfer zweiter Klasse. Und das ist ja auch definitiv richtig und, muss man ja ganz klar sagen, im Moment auch eigentlich so gewollt, weil in unserem Familienministerium und so gibt es ja irgendwelche runden Tische und solche Dinge, wo ja die Männer immer nur als Täter vorkommen und nicht als Opfer. Und alle möglichen anderen Leute sagen das ja schon seit Jahren und seit Jahrzehnten. Unter anderem ja auch die Frauen aus Pionieren, Erin Pizzi, die ist ja auch bei diversen YouTube-Videos schon aufgetreten im englischsprachigen Raum und erzählt da ihre Geschichte, dass sie halt damals als Erzähler Frauenhäuser gegründet hat, da die Frauen häufig den Männern auch in nichts nachstanden, was Gewalttätigkeit anging und so gegen die Kinder und solche Sachen. Und dass man das halt nicht so sagen kann, dass das einfach nur die Schuld von den Männern ist, aber das hat halt diese ganze Bewegung, der Feminismus-Kram hat das komplett unterwandert und dann halt gesagt so, doch ja, die Männer sind einfach schuld und die müssen wir einfach wegmachen und so. Und seitdem haben wir ja so Dinge wie das Duluth-Modell und solche Sachen, Und an Männer als Opfer, ja, das interessiert eigentlich niemanden. Also kaum jemanden, sagen wir es mal so. Nicht niemanden, weil das haben wir ja da auch gemerkt und da sieht man dann auch mal so ein bisschen, wie sich das auswirkt, weil diese ganzen Sachen, da steht hier halt auch drin, die sind jetzt gekommen mit der schwarz-gelben Koalition da in Nordrhein-Westfalen und davor hast du eine rot-grüne Koalition gehabt und unter solchen Gesichtspunkten wird sowas einfach nicht eingerichtet und nicht verfolgt und das ist auch ein ideologischer Grund, warum das nicht gemacht wird. Da ist man halt einfach der Meinung, dass das nicht nur tut. Und wenn dann hier mal andere Leute das einfach mal machen, da ist man dann überrascht, dass man plötzlich 47% Männer da sitzen hat. In dem Zusammenhang, die Stammzuschauer langweilt sich ja schon, aber schaut euch den Film The Red Pill von Cassie Jay an. Da wird vieles, was hier in dem Artikel drin steht, für Amerika zumindest schon gezeigt. Übrigens immer noch bei Amazon ein Video, wenn ihr ein Prime-Abo habt, für umsonst. Ja, und in dem Kontext sei auch noch erwähnt, ja, es gibt 350, 360 Frauenhäuser in ganz Deutschland. Und in ganz Deutschland gibt es 4 ähnliche Einrichtungen für Männer. Davon sind auch nur 2 staatlich finanziert. Die beiden anderen sind privat finanziert. Ja, einfach nur, ne, das ist ein bisschen mehr als 1%, ja. Nur einfach mal, um das Verhältnis klarzustellen. Und ich kann mich noch an diesen einen Fall erinnern, wo der für sehr viel Belustigung gesorgt hat, wo es eine Hotline für Frauen gab, die Hilfe benötigt haben. Aber es gab keine Hotline für Männer. Und dann haben Männer gefragt, so, ja, kann ich als Mann da auch anrufen? Und da wussten die gar nicht, was sie damit anfangen wollen. Die haben gesagt, ja, schon, aber ob wir ihnen hier helfen können, weiß ich auch nicht. Ja, super. Ja, jetzt geht's ruhig. Männer haben auch Probleme. Wie da gab es auch sogar einen Song von und so einem bekannten Musiker zu. Männer sind zerbrechlich oder so. Mit den Methoden der Moralisierung schafft man den korrekten Menschen über mehr Jungmänner und Gebärende. Ja, die NZZ hat sich das angeschaut, beziehungsweise die Claudia Wirz von der NZZ hat sich das angeschaut, was da im Moment mit unserer Sprache passiert und warum das passiert. Im Staat hat das ganze leichtes Spiel, hier trifft es auf keinerlei Widerstand, sondern ganz im Gegenteil, auf lauter vorauseilenden Gehorsam und nicht zuletzt auf einen großzügigen Mäzen. Eine links-grün-feministisch-queere Menschenrechtsvorhut, die mit den Genderwissenschaften und den Gleichstellungsfachstellen über eine solide Hausmacht verfügt, gibt dabei die Marschrichtung vor. Und die Hochschule ist ihr beliebtestes, aber beileibe nicht ihr einziges Exerzierfeld. Seit kurzem ist diese vermeintliche Gleichstellungssaga um eine Episode reicher. Im Gleichschritt wollen die Universität und die ETH Zürich geschlechterneutrale Ausweise einführen. Also, ja, schön kurz zusammengefasst, was da falsch läuft, mit dass eine kleine Minderheit von Leuten irgendwie dem Rest der Bevölkerung was aufzwingt. Denn schließlich leben wir heute in einer Zeit, in der dank moderner Medizin und zeitgeistiger Rechtsauslegung auch Männer Kinder gebären können, zumindest formell. So geschehen etwa in Berlin im Jahr 2013. Welchem Mann wäre es schon zuzumuten, in einer expliziten Frauenklinik niederzukommen? Eine geschlechterneutrale sprachliche Darstellung von Gebärenden sei deshalb in der Diversity-Subkultur schon lange ein wichtiges Anliegen, schreibt der Berliner Linguist und alter Bekannter der Weltraumaffen Anatol Stefanovic, ein überzeugter Verfechter des politisch korrekten Schreibens und Denkens. Und stammt der Begriff Frau nicht sowieso aus dem Repertoire des rückständigen Konzepts zweier Geschlechter, das es zu überwinden gilt, weil es alle anderen Geschlechter austilgt? Haben wir nicht eben erst das generische Maskulinum vom Platz gewiesen? Das soll doch nicht alles umsonst gewesen sein. Also, sehr schöner Artikel, schön bissig und hat mich gefreut, das zu lesen. Ja, kommen wir nochmal zur FDP und zur Frauendiskussion in der FDP. Da gab es ja diese Dame hier, Frau Pannes, von der hatten wir letztes Jahr auf dem Parteitag schon ihre kurze Rede gezeigt gehabt. Und die hatte ja quasi auf diesem Parteitag jetzt gegen diese beschlossenen Zielvereinbarungen, wie es da hieß, einen Antrag gestellt, in dem es halt hieß, dass man gar keine Frauenförderung machen möchte und das Leistungsprinzip gelten soll, was so Sachen waren, wie sie halt damals auch meinte. Und das wurde am Sonntag da diskutiert, an dem Sonntag auf dem, also damals auf dem Parteitag, ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Da war ich dann nicht mehr zugegen, das habe ich mir nicht mehr angeguckt. Das hatte ich mir jetzt auch bis zu dieser Woche, wo sie das hier nochmal gezeigt hatte, auch noch nicht angeschaut, weil es für mich eigentlich relativ egal war. Also das größte Problem sehe ich nach wie vor in diesem Antrag Emanzipation Dingsbums da irgendwie, den sie da am Samstag gestellt hatten, wo ja quasi so ziemlich alles irgendwie an feministischen Blödsinn inklusive hier der wunderbaren Tamponsteuer, über die diese Woche auch viel geredet wurde, wo dann die Leute ja auch nochmal ins Steuergesetz geguckt haben, vor allen Dingen hier der Christian von Alles Evolution. Der hatte sich das nochmal alles da zitiert, dass das überhaupt nichts mit Luxus und Alltagsgegenständen und solchen Sachen zu tun hat, wovon die Leute da mal reden. Und ja, das ist halt in diesem Eintrag da auch schon drin gewesen. Und der war ja am Samstag schon verabschiedet. Und diese ganze Quotendebatte ist meines Erachtens nach eher nachrangig zu betrachten. Weil wenn man schon dieses feministisches Vollprogramm mit wir brauchen mehr Männer überall und wir brauchen mehr Frauen überall, wo die Männer sind und hin und her und her und hin, Blank Slate Krempel quasi ankommt, dann ist das andere eigentlich auch egal. Aber ja, das war ja nochmal ganz interessant zu lesen, weil die Frau Pannes da jetzt halt nochmal mit ein paar Wochen Abstand halt zu dieser Quotendebatte am Sonntag nochmal hier ein paar Gedanken aufgeschrieben hat, wie wieder die Argumentation der Leute war und die Argumentation war auch unterirdisch und das wollte ich jetzt nicht groß vorlesen, kann man sich auf jeden Fall hinterher angucken. Ich habe hier nämlich auch noch in den Quellen hier dieses ganze 4 Stunden Video hier, wo das unter anderem hier debattiert wurde und da wollte ich einfach nur diesen Herrn hier mal kurz abspielen. Der redet auch nicht lange. Das war einer von den Befürwortern von dem Antrag von Frau Pannes, also quasi ein Gegner von dem Quotenkram und den spiele ich jetzt mal kurz ab. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde. Es scheint heute Morgen nicht übermäßig populär zu sein, für diesen Antrag zu sprechen. Erst recht nicht möglicherweise als Mann. Ich bin Mitantragsteller und ich werde das tun. Und ich hoffe, dass die Debatte mit so Tönen, mit so Zwischentönen wie das sei ein beschämender Antrag, dass er rückwärtsgewandt vielleicht nicht überlagert wird, denn viele Beiträge waren ja sehr sachlich. Ich will deutlich sagen, ich war immer gegen eine Quote. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob das so klug ist und habe gedacht, wir haben ja auch andere Regelungen, um die Partei in der Fläche zu repräsentieren, um die verschiedenen Altersstrukturen in der Partei zu repräsentieren. Vielleicht ist es ja doch nötig, auch eine Quote für andere Dinge einzuführen. Aber ich hatte immer ein Störgefühl dabei. Und das hatte zum einen meine grundsätzlich liberale Einstellung als Grundlage, zum anderen aber in der Tat auch mein Gefühl, dass das für die Frauen auch keine positive Wirkung hat. Aber dann habe ich mal nachgefragt, weil ich dachte, vielleicht liege ich da ja auch falsch. Ich habe 3 Töchter. 2 sind 16 Jahre, eine ist 18 Jahre. Ich habe auch eine Frau, die ist etwas älter. Und ich habe eine Mutter, die ist vor 5 Tagen 78 geworden. Alle diese Frauen haben mir gesagt, was macht ihr denn da jetzt? Lasst doch diesen Blödsinn sein. Ihr seid die FDP. Steht doch dazu. Steht doch zu euren Grundsätzen. Hör doch auf mit dem Unsinn. Und es geht nicht um die Frage, ob das jetzt Quote genannt wird oder ob wir es Mindestanzahl nennen. Lasst uns, und deswegen ist der Antrag auch richtig und wichtig, lasst uns einfach zur Klarstellung sagen, wir wollen keine Quote, wir wollen keine Mindestanzahl, wir wollen starke Frauen, wir wollen Frauen, die nach dem Prinzip leben, was dort steht. Man muss dir nicht helfen, man darf dich nur nicht verhindern. Lasst uns das tun und lasst uns den Antrag annehmen. Warst du auf der Sonnenbank, Chris, oder was? Nee, aber hier, wo du gerade bei Ähnlichkeiten bist, hier, Gavin McGinnis war auch da. Ah, der Amthor sitzt auch da hinten. Den wollte ich auch gerade sagen, hier sitzt Philipp Amthor. Könnte aber auch der Rösler sein. Ne? Das ist ja eigentlich der Proto-Amthor gewesen, der Rösler, ne? Meinst du, ja. Ja, das war doch auch so. Ich weiß aber nicht, wie war ähnlich und er hat halt auch so lustig gesprochen. Nee, das hat mir immer Spaß gemacht, wenn der gesprochen hat. Hätte ich durchdrehen können vor Lachen. Nee, den verwechselst du jetzt. Den verwechselst du jetzt, glaube ich. Der Rösler spricht nicht so komisch. Du verwechselst den mit diesem anderen. Nee, ich hab. Nee, der Rösler spricht schon auch merkwürdig. Der spricht relativ normal. Also, ich meine, aber um auf den Punkt zurückzukommen, ja. Alle Frauen, ich habe bis jetzt noch keine Frau gehört, die gesagt hat, das ist toll, außer halt ja, die üblichen Verdächtigen, die wir hier auch immer besprechen. Ja, also ja, das war ja in dem NZZ-Artikel eben auch. Also es gibt halt diese Seilschaft. Gerade im Kontext der FDP halt. Diese ganzen anderen Redebeiträge waren halt alle fast gegen jetzt diesen Antrag und für Frauenquotenkram. Und ich kann das eigentlich so zusammenfassen, dass man zigmal wiederholt hat, ja, aber sonst ändert sich ja nichts und dann kommen wir ja nicht weiter und tralala. Also dieses übliche Brimborium, was wir ja auch schon kennen. Und dann so Sprüche wie, ja, ich war ja früher auch dagegen, aber dann habe ich gemerkt, es ändert sich nichts. Aber lauter wieder so ein Kram und es ist einfach purer Glaube. Die Leute versprechen sich einfach davon, dass, was weiß ich nicht, was passiert. Ich kann es noch nicht mal benennen. Die können es auch nicht benennen. Einfach nur. Ja, was ist das für ein Argument? Sonst ändert sich nicht. Das ist blinder Aktionismus. Ja, das ist nicht die progressive Partei Deutschland, sondern die freiheitliche. Ja, aber genau. Naja. So muss man das sehen und deswegen, also dieser Herr, der hat mir auf jeden Fall einen Tag gerettet, weil nach diesem ganzen Kram, den ich mir davor angeguckt habe, habe ich echt schon gedacht, meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Aber ja, der hat ja leider, ja, also das wurde ja abgelehnt, also quasi diese Zielvereinbarung, wo sie ja darauf bestehen, dass das keine Quote ist, aber per Definition ist es eigentlich eine Quote, aber auf jeden Fall, also man will jetzt irgendwie mit den Landesverbänden Regelungen treffen, wie viel Prozent Frauen die jetzt irgendwie haben sollen als Ziel irgendwie auf Listenplätzen und Vorständen und so. Ja. Und wenn es nur halb so ist wie bei den Piraten damals, wo ich diesen ganzen Krempel ja auch schon, also da hatten sie ja auch keine Vereinbarungen oder Quoten oder irgendwas, aber da hatten sie auch kein Problem. Die haben einfach, also wenn du da als Frau zur Tür reingegangen bist, das war quasi garantiert, dass man dich irgendwo hingelobt hat und dass du da irgendwelche Vorstandsplätze und Listenplätze und was weiß ich nicht was da irgendwie relativ easy gekriegt hast, weil Leute von selbst schon total auf, ja, wir brauchen noch eine Frau und tralala irgendwie waren. Chris, ich habe gerade was auf Twitter in die Gruppe gepostet. Das ist absolut frisch, das habe ich gerade aus dem Chat erfahren. Okay. Offensichtlich. Ja, ich gebe mich dahin, dann verrat man noch nicht was, dann blende ich es erstmal ein. Ja, es ist ganz schön krass. Ja, blend es mal ein. Okay. Der Regierungspräsident des Bezirks Kassel, ein hochrangiger CDU-Politiker, ist offensichtlich ermordet worden. Also es wurde keine Waffe gefunden, Kopfschuss. Bouffier ist schockiert. Den ganzen Tag ein Helikopter über der Gemeinde. Bin ein bisschen ratlos gerade. Ich hoffe ja nicht, dass das der erste krasse politische Mord seit langem ist. Das hoffe ich wirklich nicht. Also, wie gesagt, das Ding ist von 20.05 Uhr der Artikel. Schon eine krasse Geschichte. Mal sehen, was sich da entwickelt. Ja, jetzt kann ich eigentlich überhaupt nicht hierzu übergehen. Ich werde es versuchen. Also das war eigentlich was ich so fürs Ende Weil hier kann man sich mal wirklich distanzieren, halt, ja? Weil ja auch mal gesagt wird, die Weltraumaffen, das sind ja Vertreter der Incel-Ideologie und die hassen Frauen. Und hier bei dem Allegedly. Im Stadion Schützenwiese in Winterthur gab es das Zusammentreffen zwischen dem FC Schaffhausen und dem FC Winterthur in der Schweiz. Und in der zweiten Halbzeit hielten die Gästefans ein Plakat hoch, auf dem stand: Windi, Fraue, Figge und Verhaue. Und dann sind natürlich alle ausgerastet. Und ich kann das auch nur verurteilen. Also so einen Sexismus will ich im Fußball nicht sehen. Und ich denke, ja, da ist endlich mal der Richtige getroffen worden. Wie kann man so frauenfeindlich, so frauenverachtend sein? So. Ich finde, das einzige irgendwie Gerechtigkeit für die herzustellen wäre, die Winterthurer Frauenfußballmannschaft muss gegen den FC Schaffhausen, die Männermannschaft, spielen und gewinnen. Vor allem die Gelegenheit der Frauen unter Beweis stellen. Lustig finde ich halt, dass der Spruch überhaupt gar keine Begründung hat. Lustig fand ich, dass die damit ganz, ganz gekränkt reagiert haben, weil nämlich die anderen Fans geschrieben hatten, dass die Frauenmannschaft von Winterthur mehr Fans habe als der FC Schaffhausen. Und da haben die halt kurz überlegt, was machen wir, und dann sind die auf den Spruch gekommen. Ja. Also es scheint auch. Ist doch super. Win-win für alle. Da ist das Stadion wenigstens voll. Ja, aber wenn du dann runterscrollst, haben sie natürlich eine Aktion draus gemacht. Fight Sexism und hast du nicht gesehen und Fotos. Und jetzt wollen sie auch gerichtlich gegeneinander vorgehen. Also, oh, ja. Das sind auch böse Augen. Nee, das sind gute Augen. Ich finde, das ist, ich bin ja sonst nicht so der Boulevardmensch, aber dass jemand wie Meryl Streep, die ja nun mal bekannt dafür ist, dass sie Oscars sammelt, dass die sich hinstellt und eine Partei ergreift, von der ich das, also auch im jetzigen Klima in Hollywood Partei ergreift, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Und sie hat ein paar wichtige Sachen gesagt, ja. Sie sagt, wir verletzen unsere Jungs, indem wir etwas toxische Maskulinität nennen. Toxische Männlichkeit, statt um Männlichkeit soll es um toxische Individuen gehen, sagte Streep. Wir alle haben unsere guten und wir haben unsere schlechten Seiten. Es solle weniger auf Labels ankommen, sondern auf den Umgang miteinander. Wir sitzen alle in einem Boot. Auch Frauen können verdammt toxisch sein. Da bleibt mir echt nur Danke zu sagen. Danke, Meryl. Dazu schauspielern kannst, wussten wir schon, aber dass du das Herz am rechten Fleck hast, dafür bin ich echt dankbar. Weil, wie gesagt, im jetzigen Hollywood ist das, glaube ich, gar nicht so eine einfache Position zu vertreten. Genau, sehen, wann, Meryl too. Ja, genau, mal sehen, wann die ersten, wir wussten es ja schon immer, aber Meryl Streep ist eine Turf, White Supremacist, irgendwas. Der Frauensternchenstreik. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eine ganz komische Kampagne von dieser UKIP-Partei, aber die Farben stimmen. Ja, das ist mir durch Zufall irgendwie, das kannte ich noch nicht. Die Schweiz wieder, also wir haben es heute mit der Schweiz, wir hatten die NZZ, die ich übrigens, den Artikel hatte ich übrigens aus einer Zuschauerzusendung. Und jetzt haben wir den Frauenstreik in der Schweiz. Also am 14.06. soll halt in der Schweiz gestreikt werden. Und zwar alle, die sich als Frau identifizieren, nehme ich jetzt mal an. Das bedeutet das Sternchen. Ja, ist ja gut. Da hat die Tamara ja wieder einen Tag Zeit, um Call of Duty zu spielen. Mit dem Frauenstreik wollen wir nicht nur zeigen, dass ohne die sichtbare und unsichtbare Arbeit der Frau nichts mehr läuft. Wir kämpfen auch für eine tatsächliche Gleichstellung. Ja, jetzt und überall. Gleichstellung. Ja. Gleichberechtigung, Fehlanzeige, Gleichstellung. Lasst uns, gemeinsam sind wir stark, lasst uns Lärm machen und die Arbeit niederlegen. Und die Fahnen sind ausverkauft. Also, falls ihr Fahnen für einen Streik kaufen wolltest, da seid ihr zu spät dran. Aber du kannst ja mal oben, gibt so Kategorien mitmachen, irgend so ein Scheiß. Ich habe das Gefühl, bei denen ist eh alles ausverkauft. Von daher. Lohn, Zeit, Respekt. Ja, ja, aber warum gerade am 14.06.? Ich meine, was ist am 14.06. sonst passiert? Keine Ahnung. Wann ist denn dieser Frauentag? Der ist im März, oder? keine Ahnung, was passiert. 1940, deutsche Truppen rücken kampflos in Paris ein. Ja, das wird es nicht sein. Vielleicht, stimmt. Deswegen wird es in der Schweiz gestreikt. Genauso wie damals. Sieg über das vereinigte russisch-preußische Heer. Das wird sein. In Sierra Leone tritt nach einer Volksabstimmung eine Verfassungsänderung. Nee, das auch nicht. Also ich weiß nicht, warum gerade dann? Okay. Bei einem Streik geht es um eine kollektive Arbeitsniederlegung. Deshalb streike nicht alleine. Wenn einer alleine streikt, dann nennt man das Arbeitsverweigerung. Streik übrigens. Mögliche Forderungen an den Arbeitgeber sollst du dem mögliche Forderungen, genau. Überlegt euch mal bei mögliche Forderungen, Leute. Das ist ein total wichtiges soziales Thema. Überlegt euch mal irgendwelche Forderungen. Geil. In Deutschland wäre sowas, glaube ich, nicht möglich. Das wäre ja eigentlich ein Generalstreik. Das ist ja verboten. Dazu rufen nur irgendwie Leute auf Bento auf. Das schweizerische Kampagnenmaterial ist vielleicht noch lustig. Was hier cool, sie haben Memes gemacht und so. Gibt es auch auf Französisch und Italienisch. Na, ist halt aus der Schweiz. Flyer, Plakat, Motiv. Oh, hier kannst du dir die Fahne, kannst du leider nicht, da steht nicht, dass die ausverkauft ist. Dafür und haben die auch schon mehr als 34 T-Shirts an den Mann gebracht? Das Plakat zum selber füllen finde ich auch eine super Idee. Ja, toll. Da kriege ich dann gesagt. Die Fahne ist ausverkauft, ja, aber so eine Fahne ist sogar teuer. Ich habe ja auch eine Fahne gemacht, das ist teurer. Ich habe eine Fahne, ich habe eine Fahne. Ja, ein bisschen einträglicher als eine Fahne. Ja, das ist wohl wahr. Auf jeden Fall. Das, das könnte man eigentlich mal runterladen und mal ein bisschen bearbeiten, wenn man Lust hat. Ja. Aber nicht alleine. Vor allem dieser lackierte Fingernagel, super. Habt ihr euch gleich mal, wie hieß das in dem Slave Smear? Heißt das, es gibt ein neues Shoe on Head Video, wo sie sich über Slave Paint, Make-up ist Slave Paint. Das ist, wenn eine Feministin lustig macht. Großartig. Frauenstreik, Sirup. Sirup für den Frauenstreiktag. Ursprünglich. Schwarzdorn steht für die integre Weisheit. Weisheit. Triggert. Jetzt mit der Unterstützung von Mars. Nein. Und nochmal nein, ich unterstütze hier nichts mit Brennnesseln. Ich finde Brennnesseln doof. Ja, Rosmarin sagen, für Frauen. Sirup ist auch viel, viel, viel nützlicher für die für das Gesamtbefinden. Hirschquelle, yay. Rosmarin für Frauenpower und Schutz der Weiblichkeit. Denk mal drüber nach. Für Gruppen, Kollektive und Sektionen gelten folgende Bedingungen. Also man kann hier ein Kollektiv gründen, um Sirup zu bestellen. Oder ein Kollektiv. Wollen wir das machen? Dass wir uns irgendwie ein Kollektiv gründen und uns den Sirup... Ich meine, sind wir nicht ein Kollektiv? Hoffentlich dauert es nicht zu lange, um das Kollektiv zu gründen. Sonst, weißt du, die Leute, die keine Fahnen kriegen, kaufen halt den Sirup. Und dann ist der auch irgendwann ausverkauft. Ja, erst trinken wir den Sirup, dann kriegen wir eine Fahne. Ja. Aber Jolanda Zurbrück hat's drauf. Die weiß, was die Kräuter so alles bewirken. Oh, jetzt hast du es runtergeladen. Politisch korrekte Sirup. Ja, gut. Holt ihr den leckeren Frauenstreik? Wer kommt auf so eine Scheiße? Der offizielle Streik. Ja, yeah, drink so Kool-Aid ist es. Das ist jetzt aber böse gewesen. Official Frauenstreik Kool-Aid. Drink it. Das habe ich bei Twitter gefunden. Die Woche fand ich sehr lustig. Vor allen Dingen diese Triggerei darüber. Das sind hier die Ex-Frauen bzw. aktuellen Freundinnen von Leonardo DiCaprio, und man hat ja halt festgestellt, das ist Ja, hier so, obwohl ja die Blank Slate Theorie und so weiter den Leuten eigentlich was anderes sagt. Irgendwie stehen so Männer auf junge Frauen. Man weiß es auch nicht. Also, ab einem gewissen Alter nimmt der gute Mann. Könnte das echt irgendwie mit Fruchtbarkeit zu tun haben? Zum Eventuell, Beispiel, ja. Ich dass glaube, Frauen das irgendwie ist aber. attraktiver erscheinen, solange sie noch fruchtbar sind, so? Nee, aber das ist sexistisch. Ja, wer will denn Frauen Garantiert. dazu? Ich find, das Einzige, was das Ding zeigt, ist, dass er einen ziemlich Man-Geschmack hat. Dafür, dass er sich wahrscheinlich unter vielen Frauen irgendwie seine Freundin aussuchen könnte. Scheint er immer irgendwie die gleiche, nichtssagende. Naja. Blake Lively, oh mein Gott, Blake Lively. Also wenn es eine Schauspielerin gibt, wo ich den Film aus Prinzip nicht gucken würde, weil die Frau mitspielt, dann wäre sie das. Wie hieß dieser schreckliche Drogenfilm mit ihr und Benicio del Toro von Oliver Stone? Das war ein Kackdreck. Okay. Da, da, da, da. Hier ist, das war mein Lieblingsfail letzte Woche oder was vorletzte Woche? Ich weiß auch nicht. Das ist eine Dame, Naomi Wolf, die ist eine, ja, die ist eine liberale Aktivistin und sehr berühmte Ja, Autorin in amerikanisch Amerika liberal. und die hat im Endeffekt ein Buch beschrieben, die die Unterdrückung von Homosexuellen in Amerika beschreibt. So. Und das ganze Buch, das basiert auf mehreren Stories von verschiedenen historischen Persönlichkeiten, die hauptsächlich, ja, die im Endeffekt umgebracht wurden, weil sie Sodomie praktiziert haben. Sodomie halt Analsex und das ist halt, ja, das war halt sehr unter Strafe gestellt. Noch vor 80 Jahren, 60, 70 Jahren. Es gibt sogar, glaube ich, noch Staaten, wo es immer noch unter Strafe gestellt ist, aber natürlich nicht unter Todesstrafe. Und sie baut ihr ganzes Buch auf den Fällen von so ein paar Personen auf, die halt aufgrund von dieser Sodomie-Gesetzgebung umgebracht wurden vom Staat. Ja, und wenn du ein bisschen runterscrollst, da geht es um einen ganz gewissen Begriff. Es geht um einen legalen Begriff, der für sehr viel Verwirrung sorgt. Ja. Und zwar, im Endeffekt geht es um den Begriff, wenn jemand umgebracht wurde, wird hier Death recorded. Das war der Punkt, ja. Also im Endeffekt, jemand wurde vor Gericht gestellt, wegen Sodomie verurteilt und das Urteil wurde gesprochen und hinterher wurde als Sentence verhängt, ja, beispielsweise halt. Umgebracht und dann später stand es halt im Gerichtsbuch Death Recorded. Ja, allerdings hieß Death Recorded nicht, dass der umgebracht wurde und der Tod aufgelistet wurde, sondern Death Recorded war quasi, der wurde quasi begnadigt. Das ist einfach ein sehr seltsamer Begriff dafür gewesen. Und die hat quasi das gesamte Buch der Unterdrückung von Homosexuellen in Amerika auf diesen Personen aufgebaut und während eines Interviews hat der Interviewende einfach gefragt, so, Moment mal, Death Recorded, also es gibt, der hat danach noch weiter gelebt, also er wurde nicht umgebracht. Und Death Recorded hat den und den, die und die Bedeutung, die ich ja gerade gesagt habe. Ja, es war eine Kategorie, die schon vor 200 Jahren, wie es gerade gehighlightet wird, geschaffen wurde, um quasi Leniency zu beweisen, ja, um, ja, also. Es geht nicht darum, dass jemand umgebracht wurde. Es war einfach nur eine akademische Sache. Die Sache ist damit beendet. Und ja, das Buch kommt erst in 2 Wochen raus. Das ist gedruckt und wurde rausgeschickt und so. Und das kommt am 14.06. erst raus. Und jetzt ist schon klar, dass die gesamte Prämisse, auf der ihr ganzes Buch aufbaut, was natürlich gewisse politische Forderungen auch beinhaltet, ja. Gerade wird auch gehighlightet. I don't think any of the executions you've identified here actually happened. Das ist halt der Punkt. Die hat ihr ganzes Buch auf ein Missverständnis aufgebaut. Wohl bemerkt, Death Recorded ist ein sehr irreführender Begriff, aber es heißt nicht, dass die Leute umgebracht wurden. So, ja. Und tatsächlich, die zwei prominentesten Fälle, wo die im Endeffekt, ja, wo die gesagt hat, die Leute wurden wegen Sodomie umgebracht. Ja, die Leute wurden nicht umgebracht, aber sie wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil die halt Sodomie begangen haben, an Minderjährigen. Also es waren auch nicht wirklich die besten Beispiele, die sie gewählt hat. Ja, und mit minderjährig meine ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr minderjährig. Ja. Also einfach nur, und die Naomi Wolf ist eine relativ bekannte Persönlichkeit in Amerika und das ist einfach, ja, das ist einfach lustig, weil wie gesagt, das Buch, das kommt in 2 Wochen raus. Auch mit Feministenkram hat die schon mal zu tun. Ich weiß noch nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, da gab es noch mal ein Interview oder so eine Debatte mit der Karen Strawn hatte die auch irgendwann mal. Ach, das ist unglaublich. Ja, also, wie gesagt, mein absoluter Fail. Absoluter Fail der Woche. Und alle Leute, alle Fact-Checker, alle hochgelobten Fact-Checker und Lektoren und Editoren und Redakteure, ja, das Buch ist natürlich in Anführungszeichen hochwissenschaftlich und eine Kollaboration von den größten Experten, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Das ist keinem aufgefallen. Aber dem ersten Interviewer von der BBC ist es aufgefallen. Ja, auch hier, das ist ordentliche journalistische Sache, muss ich auch mal wirklich an der Sache sagen. Respekt, BBC, dafür. So, kommen wir mal nach Amerika. Ja, Amerika. Und zwar, Amerika, eine Sache bewegt Amerika im Moment sehr stark, und zwar, das ist die gesamte Handelsangelegenheit mit China. Ja, und zwar, einige Sachen, die man mitbekommen hat in der letzten Woche, war, dass chinesische Firmen Google nicht mehr benutzen dürfen oder die Android-Lizenz von Google für 90 Tage ausgesetzt wird, beziehungsweise in 90 Tagen dürfen die Lizenz nicht mehr erneuern. Die dürfen keine Untersee-Pipelines mehr bauen, Untersee-Datenkabel dürfen nicht mehr gebaut werden. Und ja, Gasexporte nach China sind gedrosselt worden. Donald Trump hat jetzt im Endeffekt gesagt, so okay, alle 30 Tage, wo nicht auf unsere Forderungen eingegangen wird, gibt es 5% mehr, quasi, das war mit Mexiko, die haben 15% Zölle jetzt ja generell verhängt auf gewisse Sektoren und wollen die auf 25% erhöhen und haben im Endeffekt gesagt, Software, die kritisch ist, die darf nicht mehr exportiert werden. Deswegen darf Google im Endeffekt auch das Betriebssystem Android jetzt nicht mehr chinesischen Handyherstellern zur Verfügung stellen. Huawei hauptsächlich und Xiaomi bestimmt auch. Aber Huawei macht halt immer die größten Schlagzeilen dabei. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das ist eine Sache, die erst der Anfang ist. Ja, weil wenn man sich diese Executive Order anguckt und verschiedene andere legislative Angelegenheit, die der Donald Trump in der Vergangenheit in Bewegung gesetzt hat, ist es im Endeffekt so. Donald Trump will das machen, was er von Anfang an angekündigt hat, America first. Ja, alle Fabriken wieder nach Amerika. Was der möchte, ist nicht nur, dass die chinesischen Industriefabriken nicht mehr das geistige Eigentum, sprich die Software benutzen, ja, sondern dass die Handys und die ganzen elektronischen Sachen auch wieder in Amerika hergestellt werden. Mit den ganzen Zuliefererketten, was die Rohstoffe angeht, die ja derzeit alle auf China gerichtet sind und die sollen jetzt alle auf Amerika umgerichtet werden. Deswegen wird jetzt sehr hart gegen China geschossen und wenn man sich diese Executive Order anguckt, alles, was jetzt passiert, ist nur der Anfang. Das Ziel ist, keine amerikanischen Lizenzen mehr für China, außer im Unterhaltungssektor, also irgendwelche Filme, Vergnügungsparks, alles, was Disney im Endeffekt macht. Aber keine Technologie mehr. Ja, keine Patente mehr. Amerikanische Firmen sollen ihre Sachen auch nicht mehr in China produzieren dürfen. Die werden dann in Bangladesch, Thailand, Taiwan oder sowas produzieren, die billigen Zuliefererteile. Aber die Hochtechnologie-Sachen, die Chip-Herstellung und die Endmanufaktur, die soll im Endeffekt in Amerika passieren. Das ist der Plan, der im Endeffekt jetzt erzwungen werden soll durch dieses geistige Eigentum. Ja, dadurch, dass halt die Firmen in Amerika sitzen, Apple und viele andere amerikanische Firmen beispielsweise, Google auch, die halt die Patente haben und die Chinesen, die produzieren das nur unter Lizenz und nutzen diese Patente aus. Und alle diese ganzen Patente, die sollen im Endeffekt ausgesetzt werden. Und dadurch werden die Leute gezwungen, das in anderen Ländern außer China herzustellen. Und dann wird denen noch ein Steuervorteil in Aussicht gestellt. Und dadurch soll die Industrie wieder nach Amerika kommen. Das ist der Plan. Ob das klappt, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine riesige Holzhammermethode. Aber Das macht der Trump jetzt. Und wie gesagt, alle Leute regen sich so ein bisschen auf, aber ich glaube, selbst die Leute, die sich aufregen, haben noch nicht, die haben sich diese Executive Order nicht durchgelesen. Was da drin steht, ist eindeutig. Ja, Amerika identifiziert Länder als Adversaries und alle Kooperation mit den Adversaries wird unter Strafe gestellt. Punkt. So. Alles. Ja, und ja. Und wie gesagt, das ist jetzt nur der Anfang, da wird noch einiges kommen. Amerika, was das angeht, hat Amerika entweder sehr harte Zeiten vor sich oder sehr gute Zeiten. Die Chinesen haben ja beispielsweise schon gesagt, wir werden jetzt nicht mehr die Unterseekabel bauen, wobei Amerika gesagt hat, die Unterseekabel dürft ihr gar nicht mehr bauen. Wobei die Chinesen die einzigen sind, die die industriellen Kapazitäten haben, um Unterseekabel zu bauen. Sowas wie Afrika mit China verbinden oder halt wirklich sehr enorme Projekte. Ja, die Chinesen haben gesagt, ja okay, ihr dürft unsere seltenen Erden nicht mehr exportieren. Wir machen im Endeffekt einen Exportstopp von unseren seltenen Erden und nur noch chinesische Hersteller dürfen die seltenen Erden benutzen und andere ausländische Leute, denen wir die Lizenz dafür geben. Allerdings hatte ich ja schon darüber berichtet, dass Japan einen riesigen Fund an seltenen Erden in ihren Hoheitsgewässern gemacht haben, der ja die chinesische Produktion schon fast redundant macht. Und das ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass ich darüber gesprochen habe und mittlerweile sind die industriellen Kapazitäten, um diese seltenen Erden in Japan zu fördern, schon halb fertig gebaut. Also ist das nicht wirklich eine großartige Bedrohung für Amerika. Und ja, es sieht wirklich so aus, als ob der Trump mit seinem Plan durchkommt, was wirklich, wie gesagt, das ist die absolute Holzhammer-Methode, aber es scheint irgendwie zu funktionieren, weil die Sterne gerade günstig stehen, in Anführungszeichen. Ich möchte noch kurz, kann ich kurz? Okay. Dazwischen zu dem Mordfall. Ich wusste, dass mir der Name bekannt vorkam. Und zwar war das der, der gesagt hat, wenn irgendwem der Kurs der Merkel-Asylpolitik nicht gefällt, soll er das Land verlassen. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Und in der anderen Quelle stand noch, dass es einen Verdacht gibt, dass es der Täter jemand sein könnte, der ihm auf der Kirmes im Ort kurz vorher begegnet ist. Also, puh, das könnte noch sehr unappetitlich werden. Ja, Libyen. Immer die aktuellen Ereignisse, ja. Libyen. Der Abel hatte auch gebeten, ein bisschen über Libyen zu reden, weil in Libyen gerade sich die ganze Stimmung sehr aufhetzt. Und ich meine, in Libyen gibt es offene Sklavenmärkte in der Mitte von irgendwelchen kleinen Städten am helllichten Tag, ja, wo irgendwelche Flüchtlinge im Endeffekt verkauft werden an den Meistbietenden. Das ganze Land ist zerteilt in Warlords, die eine hungernde Bevölkerung unterdrücken. Und es ist im Endeffekt ein Land, was bis vor einigen Jahren noch eine für afrikanische Verhältnisse fortschrittliche Infrastruktur hatte. Die Bewässerungssysteme wurden noch nicht gebaut, aber die Strominfrastruktur in Libyen war relativ weit ausgebaut und ist es weiterhin. Ja, also in Libyen braut sich gerade ein sehr krasser Konflikt zusammen, aber der Abel kann da, denke ich mal, noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber dieser Artikel ist einfach nur ein Hinweis, ja, über Leute, die in Libyen versuchen, das Stromnetz am Laufen zu halten. Ja, die klettern da teilweise unter Granatenbeschuss 20 Meter an irgendwelchen Strommasten während irgendwelchen Gefechten hoch, dass halt irgendwelche Zehntausenden, Hunderttausende Städte nicht ohne Strom dastehen. Ja, und die kämpfenden Warlords interessiert das ein Fuck. Und die Leute, die werden da, also die werden in der Regel in Ruhe gelassen, aber da werden halt Sachen geschildert, wie die hängen da quasi an ihren Kabeln und versuchen, das Stromkabel irgendwie zu reparieren, während halt wirklich die Kugeln links und rechts an denen vorbeifliegen oder die Granaten, weil halt die Stromlinien geografisch halt immer an irgendwelchen Berghängen gebaut sind und das halt natürliche Positionen sind, wo irgendwelche kämpfenden Fraktionen sich gegenseitig beschießen. Ja, Libyen, Alltag in Libyen. So einen Arbeitstag möchte ich nicht haben. Ja, also es ist schon krass, dass es da überhaupt Leute gibt, die sowas machen. Der Herr Gaddafi hat das ja vor seinem Ableben nochmal mit relativ deutlichen Worten geäußert, dass Europa schlecht daran tut, den eigenen Schutzwall gegen die Migration wegzubomben und in Anarchie zu stürzen. Und jetzt haben wir halt Lager, in denen irgendwie KZ-Bedingungen herrschen, wenn man den Nachrichten glauben darf. Hat sich ja, echt gelohnt, Libyen kaputt zu bomben. Das ist ein ganzes Thema für sich. Ja, ich meine, was der Gaddafi für ein Ende gefunden hat und wie das passiert ist, es ist nichts Schönes an der ganzen Angelegenheit und Libyen ist wirklich eine sehr, sehr, sehr, sehr unangenehm, was da passiert ist, ja. Libyen hat ja sehr eng mit Italien zusammengearbeitet unter Gaddafi und deswegen waren die halt auch sehr infrastrukturmäßig gut dabei. Aber, und die ganzen Warnungen vom Gaddafi, ja gut, ich meine, war halt schon ein bisschen seltsam, was soll man sagen. Ich will den überhaupt gar nicht verteidigen. Aber er wurde ja auch jahrelang bezahlt dafür, dass er im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass die Flüchtlinge nicht durch Libyen, durchs Mittelmeer Europa erreichen, wie ja Erdogan im Moment bezahlt wird von uns. Zwinker, zwinker. Ja, aber ja, und der hat irgendwas irgendwie zu tun, ne? Ja. Das ist halt wieder so ein Punkt, wo sich der Westen schön reich gestoßen hat an so jemanden und dann irgendwann wird er einem überdrüssig und dann sticht einen der Hafer irgendwie und dann macht man mal eine kleine Invasion. Destabilisiert man mal wieder ganze Regionen. Gute Idee. Ja, hier sehen wir einen kleinen geopolitischen Interlude. Und zwar sehen wir hier die Karte des arktischen Seebodens und die Claims von den Ländern jeweils. Ja, wir haben hier im Endeffekt eine Zone, die internationale Gewässer ist, aber das sind immer nur die Proxy-Gewässer, also die zwischen den Linien. Ja, wir haben hier Dänemark, Kanada, Island, Norwegen, Amerika, Russland es gibt China beispielsweise. China sagt auch, dass es einen Teil von den Gewässern ausnutzen will. Einerseits geht es da natürlich um Passagerechte, andererseits geht es um Bodenschätze und solche Sachen, weil, wie ja bekannt ist, die Gewässer jetzt einen gewissen Teil des Jahres so insoweit eisfrei sind, dass quasi Eisbrecher da durchfahren können und Eisbrecher im Endeffekt Schifffahrtslinien errichten können. Die ganze Sache ist deswegen ein politisch heißes Eisen, weil halt die territorialen Ansprüche umstritten sind. Dann, weil es neue Handelskorridore bedeutet, ja, und wer die kontrolliert, der kann da quasi kontrollieren, wer die benutzt. Und Russland hat die meisten Eisbrecher. Ja, beziehungsweise Russland hat die einzigen Eisbrecher, die quasi durch dieses leichte Eis im Frühjahr und Sommer fahren können. Und in der Rinne von den Eisbrechern können halt Handelsschiffe durchfahren oder andere, um diese Korridore benutzen zu können. Prognostiziert ist, dass es in den nächsten Jahren immer einfacher sein wird, mit diesen Eisbrecherschiffen, die in der Regel nuklear betrieben sind, nur so nebenbei, da durchzufahren und diese Handelskorridore zu sichern. Viele Länder, unter anderem China, bauen gerade diese Eisbrecher. Russland hat diese Eisbrecher sowieso schon immer, weil die ja nur einen eisfreien Hafen haben. Auf der Krim. Ja. Das ist einfach nur ein kleiner geopolitischer Interlude. Da wird sich in den nächsten 10 Jahren zeigen. Es kann sein, dass es da wirklich noch Konflikte geben wird drüber. Wirklich bewaffnete regionale Konflikte, beispielsweise zwischen China und Russland. Die sind ja an sich immer relativ befreundet, so wie es scheint. Aber das ist wirklich ein Punkt, wo wirklich mehr Konfliktpotenzial zwischen den beiden besteht als in den Grenzregionen oder um die Uiguren oder Mongolien-Frage oder so. Aber das ist auch wieder so geil, halt während die sich da drum prügeln, wer da alles verunstalten, zerbohren und zerhacken darf, wird hier in einem Land, das irgendwie halt einen klitzekleinen Fußabdruck hat gegenüber Russland und China, wird hier das Klima gerettet. Relevant ist es deswegen auch, weil im Nahen Osten ja sehr viele Schifffahrtslinien, die weltweiten Rang haben, an Meerengen sind, die von verschiedenen politischen Playern kontrolliert werden. Und diese Nordroute, die macht halt manche von diesen Routen redundant, zumindest für einen Teil des Jahres. Ja, das ist wie mit den Pipelines, ne? Alle wollen halt ihre Transportwege sichern, seien es Schienen oder Meerwege oder Pipelines, alles das Gleiche. Ja, hier haben, kommen wir mal ganz kurz auf den Finanzmarkt. Es gibt derzeit eine bedrohliche finanzielle Situation, zusätzlich zu allen anderen bedrohlichen finanziellen Situationen, die es auf dem Finanzmarkt so gibt. Und die allgemeinen Regeln gelten ja sowieso nicht mehr. Aber einmal ganz kurz erklärt. Es gibt Anleihen. Der Anleihenmarkt ist der größte Markt. Das sind langläufige Schuldverschreibungen von Unternehmen oder Staaten, die vergeben werden. Die werden geratet. Ja, von A bis D. A ist super und wird auf jeden Fall super funktionieren und wird nicht pleite gehen innerhalb der Laufzeit, bis D ist jetzt schon pleite und mit Abstufung dazwischen. Da gibt es nochmal drei Stufungen. Einmal gibt es den Investment Grade, dann gibt es die normalen Anleihen und dann gibt es den Junk Bond Status. Ja? Und der Investment Grade endet bei der Bewertung Triple B. Ja? Also es fängt an mit Triple A. Dann 2A, dann 1A, das gleiche mit B, das gleiche mit C und dann gibt es ein D und dann ist Ende. So, und alles, was noch dreifach B ist, ist Investment Grade und Investment Grade ist deswegen wichtig, weil die meisten staatlichen institutionellen Anleger, die meisten Versicherungen, die meisten Banken, sehr viele Hedgefonds haben gewisse Vorschriften, dass die nur in gewisse Investmentklassen anlegen dürfen. In Investment-Grade-Klassen, weil da das Ausfallrisiko am geringsten ist. So. Wenn man sich jetzt diese Grafik anschaut, da sieht man innerhalb dieses Triple B Investment Grades, also der letzten Stufe, die noch für diese Anleger überhaupt interessant sein könnte, gibt es nochmal eine Unterteilung in die Leute, die super sind und die Leute, die super geratet sind in dieser Kategorie und die nicht so super sind. Und die meisten sind im unteren Viertel, sage ich jetzt mal. In der unteren Hälfte, ja. Und nur sehr wenige sind innerhalb der eigenen Klasse mit AAA geratet und die meisten sind 1A bis 1B. Ja, und das sind alles Unternehmen, die sehr hohe Kreditratios haben zu ihrem Eigenkapital. Und es gibt gerade eine Welle in diesen Unternehmen, dass es sein kann, dass dieser ganze Schwung von diesen Anlageklassen eine Kategorie runterrauscht. So, und wenn das passieren würde, müssten diese ganzen Versicherungen, die ganzen staatlichen Anleger, alle müssten das alles verkaufen. So, müssten das verkaufen. Müssen das verkaufen, weil sie verpflichtet sind, das zu verkaufen, wenn es nicht mehr Investment Grade hat. Nicht unbedingt sofort, aber sie dürfen auch keine neuen mehr kaufen. Was die Folge hätte, dass sie nicht nur eine Stufe runtersacken würden, sondern vielleicht sogar direkt zwei, drei. Weil einfach durch die Dynamik vom Markt die Nachfrage in diesen Sachen einfach extrem ins Negative fallen würde. Und wenn man sich das Volumen von diesen Sachen anguckt, das ist höher als das, was die letzte Finanzkrise 2008 ausgelöst hat. Hier wird sich auf 2008 bezogen. Ein höheres Volumen, ja, also wenn die Dinger umkippen, dann haben wir eine absolute Krise. Und wie gesagt, das ist nur ein weiterer Brandherd von vielen, nur das ist gerade akut, weil wir halt bald wieder, ja, ne, die Quartalszahlen sind unerbittlich, sage ich einfach mal nur. Ja, und das ist einfach nur ein kleiner Exkurs auf den Finanzmarkt, was da gerade am Brennen ist. So, dystopische Zukunftsvision, die wir heute schon erleben können. Ja, es gibt ein System, das nennt sich Patron-Scan. Das hat nichts mit Patreon zu tun, sondern das ist im Endeffekt ein System, was an Bars und Diskotheken hängt. Und da scannt man seinen Ausweis oder seine Mitgliedskarte und dann wird einfach registriert, ja, bist du schon alt genug, um hier reinzudürfen. Und dann gibt es natürlich das übliche Bonus-Point-System und, womit das alles schmackhaft gemacht wird und die Rabatte und so weiter und so fort. Das System gibt es jetzt seit 2015, hat in Amerika und in England teilweise Verbreitung gefunden. Und es erhebt einfach extrem viele Daten. Diese Daten werden da auch sehr frei genutzt. Die Strafverfolgungsbehörden haben Zugriff darauf. Ja, wenn beispielsweise irgendwo irgendwas polizeilich gemeldet ist, da könnt ihr direkt gucken, okay, wer war denn hier alles vor Ort? Ja, da könnt ihr direkt, ne, weil die Ausweisdaten alle da gescannt sind, für die Daten kann die Polizei benutzen. Und es wird im Endeffekt eine Blacklist erstellt, nicht nur für dieses System, sondern andere Systeme benutzen das auch. Ja, wenn man halt irgendwelche Alkoholiker hat oder irgendwelche Leute, die Frauen angrapschen oder sich prügeln oder sonst was, dann können die ja quasi gebannt werden kriegt man Hausverbot. Ne? Nur wenn man ein Hausverbot bekommt und die Lokalität benutzt dieses System, dann ist man quasi überall, hat man überall Hausverbot, wo dieses System benutzt wird. Ja, und das findet halt immer weiter Verbreitung, weil es halt einfach ist, in Läden, wo Alkohol ausgeschenkt wird, da wird halt sehr stark danach geguckt, wie das ist mit Minderjährigen, sehr viel stärker im Ausland, als es hier der Fall ist. In Amerika ist das Alter ja auch 21, ja, das heißt, die Zielgruppe ist noch ein bisschen höher von sicherheitsrelevanten Leuten, die da gecheckt werden müssen. Und ja, es ist eine sehr dystopische Sache und diese Daten fließen natürlich auch nicht nur in diese Hausverbotsdatenbank rein, sondern Versicherungsgesellschaften haben da auch schon Zugriff drauf und die werden an alle möglichen Leuten verkauft und ja, als Zukunftsvision einfach nur, ne, wenn du einfach mal einen über den Durst getrunken hast und dann kommst du am nächsten Tag nach Hause und kriegst eine E-Mail, deine Autoversicherung wurde dir gerade gekündigt, weil du ja offensichtlich ein Alkoholproblem hast. Das ist jetzt rein hypothetisch. Wobei das schon vorgekommen ist im Zusammenhang mit diesem System. Aber gut, nächstes Thema. Baltimore resists Bitcoin ransom to enter second week of lockdown. Ja, die Stadt Baltimore in Amerika, was ja eine relativ große Stadt ist, hat sich ein Ransomware eingefangen, die sehr viele Datenbanken quasi gelockt hat. 13 Bitcoins sollen die zahlen, 100.000 US-Dollar äquivalent, um die Daten wiederherstellen zu können. Und irgendwie die Summe steigt auch in jedem Zeitintervall immer um eine gewisse Summe, keine Ahnung. Einen Teil haben die bezahlt, um einen Teil der Daten zurückzubekommen, weil das sehr wichtige Daten waren, aber ein anderer Teil der Datenbank, der städtischen Datenbank, ist halt immer noch unter Verschluss. Da geht es hauptsächlich um Autosachen, Immobilienregister, teilweise aber auch Gerichtsakten, teilweise Passwörter für Datenbanken von, wie heißt es? Evidence, ja, also Beweismitteln bei Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Und da kommen die weiterhin nicht dran und ja, seit zwei Wochen ist das jetzt schon und ja, also seit zwei Wochen, seit einer Woche lag halt quasi die gesamte städtische Administration da nieder und das meiste haben sie jetzt wieder hergestellt, aber man kann in Baltimore derzeit kein Haus kaufen oder verkaufen beispielsweise, ist nicht möglich, weil die Stadt halt den administrativen Vorgang nicht durchführen kann. Und checken kann, gehört dir das Haus überhaupt? Und solche Sachen. Ja, das ist auch schon ziemlich krass. Ja. Nur mal ein Fall, weil ja über Cyberkriminalität geredet wird. Da ist es mal passiert. Und das ist ja nicht der erste Fall. Ja, Justice Department is preparing Antitrust Investigation of Google. Ich habe es ja auch schon angekündigt. Und zwar, das ist im Endeffekt kartellrechtliche gegen die großen Tech-Unternehmen vorgegangen werden wird. Gegen Google, weil Google im Endeffekt das größte im Moment ist. Facebook ist auch schon in der Mache, Apple auch. Im Endeffekt alle großen Social-Media-Unternehmen, die irgendwas damit zu tun haben. Und vor allem die das Betriebssystem herstellen. Also quasi im Endeffekt genau die Leute, die jetzt genutzt werden, um in China werden die Lizenzen denen entzogen und in Amerika, wo die jetzt operieren müssen, werden die quasi vors Kartellamt gezerrt und ja, aufgespalten, wenn man das logisch zu Ende denkt. Natürlich kann bei der ganzen Sache nichts rauskommen. Facebook hat jetzt schon ein riesiges Programm gestartet, dass sie irgendwie 1000 Antitrust-Lawyers neu eingestellt haben. Obwohl die selber noch nicht im Fokus sind. Wie gesagt, Google ist das erste Ziel. Die werden wahrscheinlich erstmal gucken, wie weit die damit kommen. Also Google heißt in dem Sinne natürlich Alphabet, die Mutterfirma von Google. Aber das ist eine Sache, die ich schon mal angekündigt habe, die der Trump ja auch seit seinem Wahlkampf immer wieder angesprochen hat, dass die großen Tech-Unternehmen zu groß sind und sie gehören aufgespalten. Da würde ich gerne mal ein Gegenargument hören. Ich höre, also bitte, wer Gegenargumente hat, bitte in die Kommentare. Warum ist Google und Facebook nicht zu groß und sollte nicht aufgespalten werden? Würde mich mal interessieren. Aber gut, da passiert jetzt was. Hier sehen wir eine wunderschöne Webseite und das ist die Webseite Stuff in Space. Und zwar stuffin.space. Space, SPACE. Da kann man im Endeffekt alle Objekte sich angucken, die die Erde umkreisen. Und wenn du da oben eine Jahreszahl einträgst, dann siehst du alle Objekte, die in diesem Jahr hochgeschossen wurden. Beispielsweise, wenn du 2009 einträgst, siehst du auch die ganzen Internetsatelliten, die vor kurzem hochgeschossen werden. Das ist ja auch ein sehr kontroverses Thema. Ich hatte den Kessler-Effekt ja schon mal vorgestellt als eventuelles Weltuntergangsszenario. Also quasi eine Kaskade von dem ganzen Weltraumschrott, der eine Hülle an schnell fliegendem Weltraumschrott um die Erde erzeugt, der alles zerstört, was versucht, die Erde zu verlassen und dadurch Weltraumreisen für uns relativ unmöglich macht für eine gewisse Zeit. Ja, dieses Kessler-Syndrom hat an Popularität gewonnen in letzter Zeit. Wer hätte es gedacht? Ja, gerade weil halt diese Internetunternehmen sagen, wir schießen da 2000 Satelliten hoch und die 5G-Unternehmen sagen, wir schießen auch nochmal 150, 200 Satelliten hoch. Und man sieht jetzt schon sehr viele Objekte, die rumkreisen. Das sind allerdings Satelliten wie auch Weltraumschrott. Man kann das Ganze noch ein bisschen eingrenzen. Wie gesagt, wenn man da auf Groups links oben klickt, dann kann man die entweder die Projekte auswählen oder die Unternehmen auswählen, die das hochgeschossen haben. Und ja, einfach nur eine schöne Seite zum Visualisieren, ein bisschen zum Gucken. Ja, und nein, unsere Raumstation findet ihr da nicht, weil wir haben natürlich eine Tarnvorrichtung. Ja. Aber ist doch schön, oder? Und auch sehr interessant, ich hatte die Webseite schon mal eingereicht. Allerdings, jemand hatte anscheinend denen die Domain geklaut und deswegen war für 3 Tage da einfach nur so, ja, buy this Domain von so einer anderen Firma, und aber anscheinend haben sie sich die Domain zurückgeholt, wie auch immer. Gut, weil das ist eine sehr schöne Webseite. Hat irgendwie was Beruhigendes, auch wenn es eher erschreckend ist, aber diese Animation ist schön. Ja, ich hab's ja gesagt, es gibt ein paar Satelliten, wenn die sich falsch bewegen, dann können die so einen Kessler-Effekt auslösen. Und die Satelliten, die jetzt hochgeschossen werden, die sind sehr klein im Vergleich dazu. Ja, die 1% der Masse schon fast. Ja, da werden ja 60 Satelliten mit einer Rakete hochgeschossen. Da könnt ihr euch überlegen, dass die Satelliten relativ klein sind im Vergleich zu alten Satelliten. Ja, also wenn von den 60 oder 100 Satelliten, wenn da ein paar die Umlaufbahn verlassen, da passiert nicht viel. Tja. Leipziger Universitätskirche nach Pastafari-Ritus umgeweiht. Ja, der wurde mir zugesandt von einem Zuschauer. Ich habe mich da nicht total eingelesen, aber ich denke mal, das meiste spricht ja für sich selbst. Habt ihr das auch da mitbekommen? Nee. Ist das nicht nur so eine Gag-Aktion? Ja, natürlich. Ja, ich meine jetzt auch. Das klingt so ungeweiht, klingt so nach, das gehört denen jetzt oder so. Aber ich glaube, das ist einfach nur so eine Eintagesaktion gewesen. Tag, das ist meine Kirche. Ja, aber Bilder lügen nicht, da steht's doch. Prozession der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters vor dem Paulinium in Leipzig. I believe it happened. Das ist meine Lieblingsmeldung. Ja, die Pastafari sind schon sehr lustig. Und auch lustig ist der Duterte. Also ich meine aus einem gewissen Blickwinkel heraus. Weil, der Duterte ist ja im Endeffekt der Hardliner-Präsident, ehemaliger Anti-Drogen-Special-Ops-Polizist, der einfach überhaupt gar keinen Latz vor den Mund nimmt. Und der verwirrt einfach alle Leute. Ja, der ist eigentlich, also er ist erstmal in den Wahlkampf gegangen mit, ich habe nichts gegen Homosexuelle, Homo-Ehe und sowas, von mir aus kann man das Gesetz machen, das ist wunderbar. Was keiner gedacht hätte, hat er auch sehr viel Kritik für bekommen. Nachdem er Präsident war, hat er halt gesagt, so ja, okay, die Stimmung im Land gibt das irgendwie nicht hin, deswegen nehme ich diese politische Forderung jetzt zurück. Er beleidigt seine politischen Gegner immer als homosexuell oder sowas, aber er bezeichnet sich selber auch als homosexuell und meint so, ja, es wäre schön, wenn ich bi wäre, dann könnte ich doppelt so viel Spaß haben. Und ich war früher ja auch homosexuell, aber jetzt bin ich verheiratet und ich habe mich deswegen selber von meiner Homosexualität heilen können. Ja, also keine Ahnung. Bei dem weiß man echt nicht mehr, ob der verwirrt ist, ob der absichtlich trollt oder ob der einfach nur, keine Ahnung. Der ist einfach keine Ahnung, Duterte ist gay, so I'm gay, who cares? Ja, der spricht von sich selber auch in der dritten Person oftmals. Also der Duterte, der ist immer wieder für einen Grinser gut, so, alles klar, alles klar. Ja, das ist auch eine lustige Meldung, und zwar, also Game of Thrones, ich habe nicht die ganze kulturelle Konnotation verstanden, aber Game of Thrones haben ja bestimmt viele gesehen und viele sind sehr enttäuscht. Ich habe es nicht gesehen und ich lache mir einfach nur ins Fäustchen, dass ich nie angefangen habe, die Serie zu gucken. Hahaha. Nichts gegen irgendwen, der da Jahre rein investiert hat. 7 lange Jahre für dieses tolle Finale. Ja gut, ich höre mal auf, es reinzureiben. Aber in China haben die nochmal so eine ganz eigene Interpretation der ganzen Sache und da gibt es wirklich ein. Das kriegt man wieder nicht mit wegen der Sprachbarriere oder so, aber Game of Thrones ist da ja auch sehr beliebt. Und ja, der Lord Varys ist da im Endeffekt den haben die als wahren Kommunisten erkannt und alle finden Lord Varys toll und das ist quasi so der Lieblingscharakter, den alle haben, der Lord Varys. Ja, und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was mit dem Lord Varys alles abgeht, warum der Lord Varys ein Kommunist ist und warum der so toll ist. Aber die Chinesen, die verehren den Lord Varys, weil der ein echtes Abbild des real existierenden Kommunismus ist. Okay. Ach ja, und interessant, im Zuge der Sanktionen gegen China ich habe ja schon gesagt, dass die Medien davon ausgenommen sind, aber China hat quasi die Ausstrahlung der letzten Folge oder die Verfügbarkeit nach der Ausstrahlung der letzten Folge der gesamten letzten Staffel in China unterbunden. Bin mir nicht sicher, welches von beiden ist. Wie gesagt, das ist immer die Sprachbarriere. Aber entweder konnte man das Game of Thrones Finale nicht gucken oder man konnte das Finale gucken, aber kann jetzt die gesamte letzte Staffel nicht mehr on demand gucken, quasi auch als Gegensanktion von China gegen Amerika. Ach ja, und die Chinesen haben die Pandas quasi zurückgerufen, die an amerikanische Zoos ausgeliehen haben. Okay. Die Pandas müssen jetzt wieder nach China zurück. So holt jeder sein Kulturgut wieder zurück. Ja. Und die Affen, die fliegen ins All. Also jetzt mal ernsthaft. Wer kommt denn bitte auf die Idee, Affen in den Weltraum zu schießen? Also bitte. Ja, vor 60 Jahren flogen 2 Affen ins All. Miss Abel, die heute der Abel ist, und Miss Baker. Ja, das sind 2 Pioniere neben anderen Affen, ja, und anderen Hunden und Katzen und Amöben und Würmern, die sollen auch nicht unerwähnt bleiben, die halt experimentell ins All geschossen wurden. Und also ich habe was gegen sie Amöben. Was jetzt ja ein paar Tage her ist, war der Ursprungsflug von Abel und Baker und für den Abel ist das Ganze nicht so super geendet, aber Baker hat noch ein langes Medienleben geführt und ist in vielen Zeitungsfotografenartikeln abgelichtet worden und ja, das ist einfach nur eine schöne historische Story. Naja, ist er nicht süß, der Abel? Ne, das ist das Bärenfell-Äquivalent vom Abel. Ja, ist schon wieder soweit. Ja. Das waren die Weltraumaffen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist es wirklich schon soweit? Fördert, was der Freiheit dient. Genau, und zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht Ziel vereinbaren. Nein. Und wenn euch jemand gendern will, dann geht direkt in den Wald. Lest Steven Pinker. Was da los? Das Wetter ist doch super. Ja, wie man es nennt. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ja, und nicht vergessen, nächste Woche sind wir wieder dabei. Am Sonntag, pünktlich um 18 Uhr. Wie immer. Macht's gut. Kultur Marxismus. Aber sowas von.